Neues. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und ohne den Zeitweise. Ja. Aber mit dem Martin. gut, dass es dir noch eingefallen ist. Hallo. Ja, heute ohne Zeitweise. Ja. Also, zumindest, also wir werden ja nachher eine Live-Schalte versuchen nach Essen. Ja. Live-Schalte. naja, auf jeden Fall sind wir heute mal wieder ganz in ganz kleiner Runde hier. Ja. Und versuchen uns so durchzukämpfen, ohne die tatkräftige Unterstützung des Herrn Zeitweise. Ja, ein kleines Apple-Duett. Mhm. Und wir können eigentlich gleich anfangen mit Zeitweise ohne Zeitweise. Auch eine schöne Konstruktion, die ich gerade im Chat lese. Wir können gleich anfangen mit Sachen, die wir irgendwie immer falsch sagen. Hab ich wieder Silikon gesagt? Ja, das hast du auch gesagt. Aber das ist schon länger her, oder nicht letztes Mal? Ich glaube, das ist schon 2 Wochen her, als du Silikon statt Silizium gesagt hast. Ja. Aber so ist das halt mit Silikon und Silikan. Ja, ich werde das immer wieder mal tun. Ihr könnt mich gerne darauf hinweisen. Das ist okay. Nun ja, aber was wir auch immer falsch sagen ist, oder manchmal zumindest, oder, und vor allem ich, sage ich mal, Erratas. Ja, was Erratas. Halt ganz falsch ist. Ja? Okay. Weil Errata ist ja schon die Mehrzahl von Erratum. Und ja. Das wäre quasi jetzt ein Erratum für die Errata dieses Mal, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es Errata sind, weil es ja nur ein Erratum ist. Okay, du meinst, hier fällt sonst nichts mehr. Naja, aber hast du das Silikon noch jetzt dazu? Erratas. Ja. Ja, ich hatte auch noch ein bisschen ein älteres, das ich in der Jobsendung Louis Mantia und oh, wer war der andere Designer? Mist. Auf alle Fälle, ich habe die Designer durcheinander gebracht. Das iTunes-Icon war nicht vom selben, der die anderen Sachen Louis da gemacht hat. Okay. Nun ja, so ist das. Aber wenn man nicht mal mehr zusammenkriegt, was man falsch gemacht hat, Dann braucht man es, glaube ich, auch nicht verbessern. Nee. Sonst muss man das Verbessern wieder verbessern. Naja, das versendet sich. Habe ich sagen lassen. Das versendet sich. Ja, irgendwer hört das dann irgendwann mal nach und dann ist es alles ganz peinlich. Ja, vor allem wir sind ja auch so verschlagwortet und Kapitelmarkt und man kann uns überall hinlinken. Da schießt man sich dann selbst in Fuß, wenn man nur Unsinn erzählt. Ja, aber so dran. Also eine technische Sache fehlt uns ja noch, so dieser Komplett-Suchindex, also Komplett-Text-Geschichte. Gibt es da irgendeinen Service, durch den man sowas jagen kann? Naja, so das ist eine Frage. Siri jetzt? Ja, genau. Also es ist eine Frage der Zeit, bis das irgendwie geht. Leider. Aber es ist immer, also ich meine, das wollten sie doch schon machen. Also es wollte Leo Laporte schon machen, wie wir angefangen haben irgendwie mit zu podcasten. Und eigentlich wäre es ja auch schön, weil Volltextsuche auf dem ganzen Kram ist nicht schlecht. Ich meine, durch die Verschlagwortung so ist nicht ist ganz gut, aber durch die JavaScript-Reihe wird es wieder ein bisschen schwieriger, glaube ich, oder? Ja. Das ist alles nicht indiziert. Wobei. Also, naja, ja, wir haben eh schon Maximalservice hier. Eben, also da müssen wir uns jetzt momentan nicht noch auch im Transkript auch noch bemühen, glaube ich. Das ist jetzt schon erstmal gut genug so. Gut. Gut genug ist auch das iPhone 4S. Weil das wir ja noch gar nicht gesprochen haben hier in diesem Rahmen. Ja, weil wir haben ja letzte Woche am Donnerstag gesendet und das ist ja erst eine Woche her, dass es das Ding gibt. Also es kommt mir jetzt schon länger vor. Ja, mir irgendwie auch. Aber das ist ja tatsächlich erst so 8 Tage jetzt hier in deiner Hand. Und was ist denn so der Ersteindruck? Ah, der Ersteindruck ist eigentlich toll. Ja, also die Geschwindigkeit spüre ich deutlich, selbst in normalen Tabellen habe ich das Gefühl, es ist flüssiger, also es scrollt wirklich immer 60 Frames pro Sekunde von und so. Table Views und nicht von irgendwie Numbers-Tabellen. Genau. Genau, so Geschichten, die Programme starten schneller und so. Also das, was man sich halt erwartet hat von einem schnelleren Prozessor, merkt man deutlich, finde ich. Und ich könnte wahrscheinlich auch nicht mehr zurück jetzt wieder auf das iPhone 4 oder es würde sich super langsam anfühlen, weil, also ich merke das zumindest immer, wenn ich so einen Schritt mache. Also iPad 1 bedienen ist für mich ein Gräuel. Ich muss sagen, so schlimm ist es irgendwie für mich nicht. Also ich sitze hier auch mit dem iPad 1 und geht eigentlich. Und ich bin jetzt auch nicht so, also wahrscheinlich würde ich es merken, wenn ich jetzt aufs iPhone 4 zurückgehe, aber ich merke es nicht so positiv, dass jetzt irgendwie alles total flutscht im Vergleich zu vorher, weil es halt vorher auch nicht so schlimm war. Ich hatte vorher schon so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen schlimm. Und ich habe ja auch dadurch, dass das Dominik'sche Montagsgerät, glaube ich, in meiner Hand ist, das mir wirklich mehrfach so in den, also einmal pro Tag neu gestartet ist und also in den ersten 3 Tagen und einmal wirklich auf so schwarzer Screen, wo nichts mehr geht, wo man wirklich so den Affengriff machen muss des iPhones, also für alle, die das nicht kennen, so die Screenshot-Kombination wirklich beide Hardware-Knöpfe gedrückt halten, so lange bis es neu startet. Das geht dann, also wenn das Telefon schwarz ist, aber eigentlich noch Strom hat. Und das muss ich machen und das muss ich heute leider wieder machen. Ja, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist das alte Beta-Scheiße, die ich mir da irgendwie doch Backups zurück reingeladen habe, weil ich habe ja doch nicht ganz am Ende erst begonnen, iOS 5 zu benutzen, sondern so mittendrin. Mhm. Und da gibt es schon immer so Sachen, die sich verändern und die vielleicht irgendwelche Probleme machen können. Ja, aber deshalb habe ich am Montag dann auch nochmal neu installiert, komplett, und kein Backup eingespielt. Habe ich zwar alle meine SMSen verloren, weil ich keinen Weg kenne, wie man die irgendwie wieder reindonnert, wenn man den Rest nicht reindonnern will. Hm. Aber es ist natürlich auch so, dass jetzt nur die Apps drauf sind, die ich wirklich brauche. Und das ist schon auch schön, jetzt wieder mal nur 2 Screens-Apps zu haben und nicht irgendwie 8 mit 27.000 Folders. Ja. So, und ich hole mir halt immer dann, ich lade mir die runter, die ich brauche, wenn ich sie brauche. Und langsam wird es mehr, aber es ist wirklich so, auch mal so reine machen. Ja, das schadet wahrscheinlich der Geschwindigkeit auch nicht, aber ob es das gebracht hat. Hm. Ja, ob es das bringt, ist, glaube ich, Esoterik. Ja. Aber ich hab das ja auch gemacht, aber mir ging es in der Hauptsache darum, so einen Cut zu haben, wo ich sagen kann, jetzt installiere ich mal nicht die ganzen Apps, die ich immer installiere, weil ich denke, die brauche ich irgendwann mal, sondern einfach mal so irgendwie wenig und 2 Homescreens müssen reichen, TM und so und ja. Ja, darüber hinaus, die Kamera ist großartig, also ich habe jetzt noch keine Videoaufnahmen gemacht, aber schon einige Fotos ausprobiert und gerade wenn man so Makrofotos macht, also wenn man nah genug hin kann, dann hat man genau diesen Hauch von Tiefenschärfe, der wirklich einfach mehr Spaß macht dann in einem Foto als sonst. Und insgesamt ist es einfach wirklich um einiges lichtempfindlicher. So in geschlossenen Räumen mit Kunstlicht kriegt man jetzt halt immer ein Bild hin, das noch irgendwie Sinn ergibt und nicht wie beim alten, dass du ab und zu dann wirklich nur so eine Suppe hattest. Ja, und du kannst sogar, wenn du so ein Stativ hast, da HDR anmachen, dann ist es nochmal ein bisschen besser. Ja. Und das ist wirklich, wirklich großartig für so Snapshots und ja, also so weiter. Also ich denke auch, über die Kamera kann man nicht jammern. Also die macht schneller Fotos vor allem. Ja, das ist das, was mir wesentlich auffällt. So auflösungstechnisch nimmt sich's nicht viel. Ja, also die Qualität der Bilder ist, glaube ich, nicht so wesentlich unterschiedlich. Vielleicht mit Lichtverhältnissen. Das ist also schwierigere besser. Lichtverhältnisse sehen deutlich besser aus. Also Gegenlicht ist weniger kaputt und wenig Licht ist weit besser. Ja, aber die Geschwindigkeit ist das, was man am ersten merkt, glaube ich. Ja. Ja. Und halt dann, ich meine, was macht das iPhone 4S eigentlich noch aus? Dann ist eigentlich nur noch Siri. Tja, richtig. Sonst war's das schon, wirklich. Und 64 Gigabyte, ja, dass es überhaupt die 64 Gigabyte gibt, dass ich Platz habe auf meinem Telefon wieder. Das stimmt, ja. Das finde ich schon auch sehr cool, dass ich jetzt einfach wieder alle Fotos synchronisieren kann und den ganzen Kram. Also da bin ich schon auch sehr positiv überrascht, weil vor allem jetzt mit dem iPhone und AirPlay Mirroring oder wobei AirPlay wäre vorher auch schon gegangen, ist es einfach schön, den Platz zu haben. Dann kann man einfach auch Videocontent mitnehmen und den dann wirklich entweder am Telefon gucken oder zu Hause am Fernseher einfach mal so ohne viel nachzudenken oder hier am Beamer. Das ist schon auch ein Feature, das ich mehr nutzen will noch. Ich muss mal den Content wenn man denn dann an Fernsehern und anderen Empfangsgeräten dann Apple TVs installiert hat, muss das natürlich auch, also das ist jetzt auch nicht Standard, dass man irgendwohin ein Video mitnimmt und dann Apple TV erwarten kann. Ja, aber sollte eigentlich. Da müsste noch irgendwie so, also der müsste noch günstiger werden, beziehungsweise man kann ja den Apple TV eigentlich mitnehmen, weil der ist ja auch echt klein. Ja, das ist, glaube ich, dann eher Mittel der Wahl. Ja, aber du sagst schon Siri, wir haben ja da auch schon irgendwie mit rumgespielt, auch schon ich zumindest auch schon on air wollte ich eigentlich sagen. Ich bin erstaunt, wie gut es funktioniert. Also wir haben ja hier rumgeunkt, so von wegen, wir glauben nicht, dass es funktioniert und wäre schön, wenn, aber glaube ich nicht. Mhm. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Ja, also es ist natürlich jetzt irgendwie kein weit weg davon, so alles zu erkennen und immer zu funktionieren, aber so, es nervt nicht beim Benutzen. Und gerade irgendwie einerseits halt so diese Geschichte mit, mach mal einen Timer für 10 Minuten und irgendwie, wie ist das Wetter heute Abend? Das funktioniert so hinreichend gut, dass ich es auch benutze sogar. Ja, also Timer benutze ich. Alarm nutze ich ab und zu, wobei ich meistens die Uhrzeit ändern will und dann ist es ein bisschen umständlich, weil er so Alarme, die es schon gibt, setzen ist kein Thema, aber neue machen ist auch nicht, auch kein Thema, aber der Sound ist ja dann einer, den man nicht selber ausgewählt hat, da lohnt sich's auch nicht so. Termine einstellen nehme ich her, wirklich so, nächsten Mittwoch um 3, funktioniert übrigens nicht, sondern es ist 15 Uhr, es ist wirklich so, vielleicht 3 Uhr nachmittags, habe ich noch nicht ausprobiert, aber mein Sprachgebrauch ist ja eigentlich, dass man wirklich 1, 2, 3 sagt und nicht 13, 14, 15 Uhr, aber an sich klappt es gut, was einzutragen. Leute angerufen habe ich schon per Namen, das funktioniert auch super, finde ich. Wenn du jetzt gerade so. Ich rufe keine Leute an. Ja, aber wenn du so durch die Gegend läufst und dann einfach so Leute sagen kannst, das erkennen da wirklich auch, also erkennen sie wirklich auch gut. S. Siri ist ein S. Ja, kannst du immer fragen, ob sie eine Frau ist, dann sagt sie dir nämlich, mir wurde kein Geschlecht zugewiesen. Okay, aber die Stimme darf man auch nicht ändern, dass sie. Die Stimme ist ja gebunden an die Sprache. Also es ist ja so, dass die Franzosen zum Beispiel oder die UK-Engländer, also Engländer. Das sind englischsprachigen UKler. Oder so, ja, egal. Auf jeden Fall haben die eine männliche Sprachausgabe. Ja, okay. Ja, ich finde die deutsche Sprachausgabe auch gut. Ja, die finde ich sogar ein bisschen weniger stockig als die englische. Ja, die englische hat so ein bisschen dieses Nasale von Princess auf Mac. Ja, also von anno dazu mal diese uralte Sprachausgabe, Synthese-Stimme, die so immer so nasal vor sich hin gesungen hat. Das ist ja auch auf dem iPhone ein bisschen so. Und die deutsche klingt irgendwie, so weniger schlimm. Ja. Auch jetzt auch nicht super, ja, aber ist okay. Es wäre schön, wenn die Stimmen, die es jetzt aktuell für den Mac gibt, irgendwie auch mal den Weg aufs Telefon finden. Ja, was ich noch interessant oder schade finde, ist, dass man jetzt keine Tweets absetzen kann über Siri direkt. Also das hätte ich gerne gemacht, ohne irgendwas. Dass man die Maps-Geschichte nicht direkt integriert hat in Deutschland. Das finde ich auch schade. Das ist richtig doof, ja. Also wirklich so, ja, wo ist die nächste Apotheke oder sowas, das funktioniert halt einfach super, glaube ich. Und er erkennt auch wirklich, wo ist die nächste Apotheke, kann halt nichts damit anfangen. Also das ist noch frustrierender, weil du merkst, er hat den Satz verstanden, aber ja, das ist sogar so, wenn du es auf Englisch umschaltest, geht es ja auch nicht. Also dann sagt er, also, ich kann dir in Deutschland nicht anzeigen, wo die nächste Apotheke ist. So, ich weiß genau, was ich jetzt machen sollte und ich könnte es irgendwie rein programmatisch auch tun, aber irgendwas hindert mich daran. Ja, und keine Ahnung, woran das liegt, ob das irgendwelche Lizenzabkommen sind, die da nicht irgendwie schon gemacht wurden oder ob da was anderes braun ist, aber irgendwie. Ja, also da hoffe ich auf mehr. Dann noch, weil so dieses gerade irgendwas in der Umgebung finden, fand ich super praktisch. Und grundsätzlich kann man auch hoffen, dass so im Backend noch so ein bisschen Semantik irgendwie auch geschraubt wird. Also ich habe heute Morgen ausprobiert, brauche ich heute Abend eine Jacke? Ja, und das geht halt noch nicht. Ja. Okay. Also Regenschirm geht halt, aber ob ich eine Jacke brauche, weiß Siri noch nicht. Das ist momentan so die Frage, die ich immer morgens stelle, wie warm ist es heute Abend? Weil dann weiß ich, ob ich eine Jacke mitnehmen mache oder nicht. Naja. Die Wettergeschichte mache ich eigentlich so gut wie nie. Ich habe mir interessiert das Wetter auch nicht. Mal abgesehen davon, dass das Wetter auch wirklich per Swipe von oben nach unten dann wirklich angezeigt wird. Das finde ich schon auch okay. Aber insgesamt, also auch schade auch, dass Wolfram Alpha hätte ich natürlich auch gerne drin. Oder die Wikipedia, dass sie so inline angezeigt wird und so Geschichten. Also es ist schon so sehr schön, dass es überhaupt eingebaut ist, dass es wirklich in Deutsch auch relativ gut versteht. Schade, dass es nicht alle Features hat und man kann hoffen, dass da noch mehr kommt. Wie geht's dir so mit Diktieren? Du hast ja gemeint, du hast schon Diktieren einiges diktiert. Super. Vor allem, was ich halt super finde, ist, dass sich die Diktiersprache nach der Keyboardsprache richtet. Das heißt, ich kann halt so eine englische Geschäfts-E-Mail oder so eine Support-Anfrage auch auf Englisch diktieren, wenn ich halt auf das englische Keyboard vorher umschalte. Und das funktioniert halt super. Also da kann ich halt wirklich so morgens im Bett noch so die ersten E-Mails beantworten, ohne jetzt irgendwie groß rumzutippen und irgendwie Brille aufzusetzen, sondern einfach den Knopf drücken und irgendwie hier so, hier drückst du mal da, machst du mal hier und dann schöne Grüße Martin und Knopf drücken und weg. Ja, also es ist also großartig. Also ich habe halt gemerkt, dass er auf Deutsch so ein paar Haken und Ösen noch hat. Also ich habe zum Beispiel meine SMS diktieren wollen mit bis gleich und bis gleich wird halt so ein ist gleich, so ein mathematisches und nicht bis gleich der Ausdruck. Und das fand ich zum Beispiel schwierig. Ich weiß nicht, ob er auf Dauer lernt. Ich habe nicht so viel gemacht. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich auf Deutsch halt viel undeutlicher spreche als auf Englisch, weil ich halt viel mehr irgendwie verschleife und eben so hier bis gleich und so Kram zu schnell aneinander drücke und dann erkennt das auch nicht so gut. Ja. Also ich muss beim Diktieren muss ich schon auch darauf achten, sehr deutlich zu sprechen. Sollte ich eigentlich auch, wenn ich ins Internet spreche, tue ich aber nicht. Ja, aber so deutlich wie beim Diktieren ist auch vielleicht doof. Also ich habe jetzt zum Beispiel mitlaufen lassen und ja, was jetzt hat er bis gleich nicht zum ist gleich gemacht, also interessanterweise, aber hat halt so SMS diktieren wollen mit bis gleich und bis gleich Wetter zum ist gleich zu mathematischen und nicht bis gleich der Auszug und was fand ich zumeist. Mhm. Also es hat ein bisschen was Poetisches, was da gerade rausgekommen ist, aber das hat jetzt eher Newton-Qualitäten, aber ich habe jetzt natürlich auch nicht diktiert. Das ist, wenn man explizit diktiert, ist es für die von der Qualität her eigentlich also, schon wirklich auch gut. Ich habe letztens im Scherz, weil ich mir in den Finger geschnitten hatte und irgendwie gerade so ein bisschen auf die Tastatur geblutet habe, habe ich im Scherz gemeint, so ob man Siri auch benutzen kann, um zu coden. Ja, und dann habe dann Code diktiert. Also so irgendwie if self gleich super init und so mit den Klammern außenrum auch jeweils angesagt. Und ich war erstaunt, wie gut das funktioniert. Ja, natürlich erkennt er keine Methodennamen und so Kram, wenn du irgendwie ein bisschen komplizierteres Zeug diktierst. Aber selbst das bekommt man halt, was jetzt kein Satz ist, bekommt man hindiktiert, wenn man irgendwie so deutlich spricht und open parentheses und open bracket self und whatever. Ja, also das funktioniert. Ja, und es ist auch so, dass es wohl echt lernt auch. Also es ein bisschen auf die Sprache einstellt auf Dauer. Was ich noch wirklich schick fand, aber gleichzeitig auch ein bisschen schade, war Musikstücke sich spielen lassen. Also mein Spiel Fahr in Urlaub zum Beispiel klappt wunderbar, spielt sie dann irgendwie irgendeinen Fahr in Urlaub Song. Was ich schade finde, dass sie dann nicht einfach komplett meinen kompletten Fahr in Urlaub Content am Stück spielt oder in irgendwie Zufallsreihenfolge, sondern halt wirklich nur einen Song, danach ist wieder vorbei und ich kann nicht mal weiter sagen, um den nächsten Fahr in Urlaub Song zu bekommen. Sowas ist ein bisschen nervig. Dann ist noch super nervig, dass er in den Titeln keinerlei Sprachinformationen irgendwie drin hat oder es nicht checkt. Das heißt, wenn es auf Deutsch eingestellt ist, spricht er halt alle englischen Titel trotzdem auf Deutsch. Was soll das? Und umgekehrt. Und auch wenn du einen Titel haben willst, der jetzt englischsprachig ist, musst du dann auch so den Pseudo-Englisch sprechen. Naja, also es gibt also Sachen, die funktionieren. Also bei mir ist es gerade so, ich kann halt manche Sachen überhaupt gar nicht abspielen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich die auf Deutsch so aussprechen soll, dass er die dann erkennt. Ja, also das Einzige, was ich zurzeit hören kann auf meinem iPhone per Spracheingabe quasi, ist Daft Punk. Das ist irgendwie hinreichend omniglott auszusprechen, dass man es erkennt. Aber ja. Naja, aber insgesamt kann man festhalten, dass Siri also für das, was es gedacht ist, sehr gut funktioniert und auch wirklich hilfreich ist und es wird ja bestimmt nicht schlechter, sondern eher besser mit der Zeit. Ja. Ich meine, sie schreiben ja auch dick Beta drauf. Ja, ich halte zwar nichts davon, irgendwie auf alles Beta drauf zu schreiben, wenn man es den Kunden schon in die Hand gibt, aber so an sich kann man gerade bei Siri schon hoffen, dass auch viel im Backend einfach unterwegs gefixt wird. Ja, keine Ahnung, ob die das machen, ja, ob Apple so eine Firma ist, die das hinter dem Vorhang irgendwie weiterarbeitet und du merkst es irgendwie so graduell oder auch vielleicht gar nicht. Oder ob sie warten, dass man irgendwie jetzt kommt das Update 5.1 und dann schalten sie im Backend auch um. Keine Ahnung. Ja, genau. Ansonsten 4S. Das Headset hat sich ein bisschen verändert, finde ich. Echt? Also A klingt bei Weitem besser als die alten. Okay. Ja, ich habe das auch ausprobiert, dasselbe Headset ans alte Telefon, das ist wirklich das Headset. Mhm. Also hat ein bisschen mehr Basswumms. Okay, so. Interessant. An der Fernsteuerung ist ein bisschen so Zusatzschutzgeschichte noch, also daran erkenne ich es zwischen dem alten und dem neuen hin und her. Ja, und mein altes Headset war natürlich auch durchgenudelt. Ja, aber ich kann mich trotzdem erinnern, dass es auch nicht so gut geklungen hat am Anfang. Ja, also mir sind die grundsätzlich zu locker in den Ohren, die iPhone- und iPod-Headsets oder Kopfhörer. Ich hatte jetzt zum ersten Mal auch das tolle Netzteil, also das flache. Davor war ja immer so ein Kästchen. Also ich hatte noch ein Kästchen, wie ich das iPhone 4 gekauft habe. Das gibt's wohl auch schon länger. Dieses sieht aus wie eben der Eurostecker. So ein verkürzter Eurostecker. Ich hatte schon so eins. Ich frage mich gerade, warum. Okay. Also ich nicht. Und ich finde das platzmäßig echt ein Gewinn. Nochmal. Genau. Ja, und ansonsten Mai, man braucht es nicht, aber wenn man es wenn man's hat, freut es einen. Ja, wie das immer so ist mit so Apple-Kram. Ja. Ja. Dann können wir noch so ein bisschen was zu iOS 5 sagen, weil da gibt es ja auch so zwei, drei Sachen, die wir jetzt irgendwie hier ausprobieren konnten und die neu sind. Vor allem halt mit dem iPhone 4S zusammen auch. Du hast gerade vorher schon das kurz angesprochen, so von wegen Platz und Film mitnehmen. Man kann jetzt da ja mirroren. Ja, man kann mirroren mit dem iPhone jetzt auch. Mit dem iPad ging das praktisch schon im iPad 2 auch mit iOS 5 Launch oder in der Beta auch schon, wenn man es mal ausprobieren hat. Aber im Endeffekt ist es jetzt erst den Kunden hat. Was man dazu braucht, ist allerdings ein Apple TV, der geupdatet ist auf die aktuellste Version. Was ja nicht einfach ist. Was sich ja nicht als einfach herausgestellt hat. Ich habe sowohl zu Hause versucht, über den Apple TV selber, über Update suchen, zu updaten, als auch hier, bei dem, den ich für ins Büro gekauft habe. Und mal abgesehen davon, dass der jetzt gekaufte Apple TV noch nicht die Version hatte, was aber, die kam erst so kurzzeitig raus. Aber dass man nicht einfach, wenn der ein Netz hat, auf Updaten oder Restore drücken kann, sondern ihn echt an iTunes anschließen muss mit so einem Micro-USB-Kabel, damit man jetzt die Version bekommt, ist schon gaga. Also, ja. Ging's euch auch so? Also alle die ein Apple TV habt, vielleicht sind es ja nur noch zwei oder so, aber ich musste echt das Ding an iTunes anstecken und Restore drücken, damit ich die aktuellste Version bekam. Und das ist ärgerlich, gerade weil das Feature jetzt wichtig ist. Und ich muss jetzt auch zu Hause dann, wenn ich das Update mache, dann auch das Kabel mitnehmen, sicherheitshalber, falls es immer noch so ist in die Situation. Ja, also dieses 4.4er-Update, das war wohl noch nicht irgendwie so so verfügbar, dass es sich selbst updaten konnte. Ja, sowohl übers Update als auch übers Restore nicht. Aber komisch. Ja, gut. Ja, aber Mirroring. Also man kann jetzt über AirPlay Mirroring machen mit dem iPhone. Das heißt, mal eben schnell was an den Fernseher oder an die Beamerwand werfen, wenn man irgendwas herzeigen will. So eine Webseite, sonst irgendwas. Das finde ich ganz praktisch. Habe ich auch schon hergenommen so. Alle Spiele kann man praktisch auch auf den Fernseher werfen oder auf dem Beamer. Hat ein bisschen das Problem der Latenz. Ja, weil der Sound kommt auch dann automatisch mit dem AirPlay. Also du kannst nur das Bild rausschicken, sondern auch der Sound. Das heißt, wenn du den Sound als Feedback brauchst, kannst du nicht am Device spielen ordentlich mehr, wenn du zu viel Latenz bekommst. Hast du ausprobiert, was passiert, wenn du Kopfhörer ansteckst? Weil das war bisher so, wenn du das Kabel benutzt hast, dass zwar über HDMI der Sound auch mit rausging, aber auch über deinen Kopfhörer und dann mit unterschiedlichen Latenzen. Okay, das habe ich noch nicht probiert. Das wäre natürlich interessant. Unterschiedliche Latenzen ist ein gutes Stichwort. Zu Hause hatte ich eine ziemlich üble Latenz. Da hatte ich mir gedacht, okay, jetzt mit Beamer was spielen direkt geht nicht. Hier habe ich aber eine Rennsimulation gespielt und es hat funktioniert. Also im Büro hatte ich kürzere Latenzen. Ich weiß nicht, ob inzwischen schon wieder eine neue Apple TV-Version rauskam. Es gibt ja die 4.4 und die 4.4.1. Ja, ich glaube, die 4.4.1 haben wir jetzt und ich weiß nicht, ob ich die 4.4 zu Hause hatte, weil ich habe ein bisschen früher geupdatet. Ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Auf alle Fälle, es gibt eine Situation, wo die Latenz wirklich so gering ist, dass du auch Motion-Control-Spiele oder so spielen könntest. Und es gibt eine Latenzsituation, wo das nicht geht, ja, wo du eher nur halt am Bildschirm mit Leute mit zugucken lassen kannst, was du so spielst. So. Was ja auch für manche Dinge vielleicht ganz nett ist. Ja. Ich kann übrigens kurz reinreichen, auf diversen Online-Kanälen wird uns gesagt, dass wir da sehr alleine sind, dass das irgendwie nicht per Software-Update kam. Okay. Also, kam wohl bei allen anderen, nur bei uns nicht. Okay. Und wir haben das irgendwie auch mehrfach unterschiedlich ausprobiert, ja. Also sowohl mit Restore und mit Software Update und dann nochmal anderen DNS-Server eingetragen und es hat alles nichts geholfen. Ja. Tja, gut, dann ist es wohl nur uns so gegangen. Auf alle Fälle war es trotzdem peinlich. Ja. Ja. So ein Gerät sollte einfach funktionieren auf der Ebene. Gleichzeitig habe ich aber, wenn wir beim Apple TV noch sind, gemerkt, dass mit US-Accounts wiederum, weil ich habe einen US-Account, um ab und zu mal irgendwas angucken zu können, praktisch der Cloud-Service auch funktioniert für Serien, die man gekauft hat. Also ich hatte ich hatte einmal testweise Serien gekauft und nicht gemietet. Mhm. Inzwischen kann man ja sie wieder nicht mehr mieten, aber die Serien konnte ich jetzt einfach streamen und angucken, ja, was ich schick fand. Ja. Genau, was ja hierzulande immer noch nicht geht. Tja. Weder mit Musik noch sonst irgendwas. Und da wäre jetzt nicht mal die GEMA schuld wahrscheinlich. Nee, sagt sie ja. Sie würde ja gerne reden, aber mit ihr spricht halt niemand. Oh. Ja. Genau, an sich, Ich finde es ein cooles Feature, das mit dem Mirroring. Es ist halt so ein, ob man es wirklich braucht. Eine gute Frage. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, eben so wirklich, dass es irgendwie so konsolenmäßig ist. Also eigentlich hast du wirklich in der Hand locker was, was weit bessere Grafik macht als eine Wii. Als eine Wii auf jeden Fall. Ja. Und was auch von der Sensorik her besser ist als eine Wii. Ja, also du könntest, wenn du das Ding wirklich komplett als Controller benutzt und Mirroring oder eben Airplay anmachst, könntest du wirklich hier so Beamer-Spielchen machen, ohne komische Sensorleisten und so weiter, die ähnlich funktionieren. Ja, ich wäre versucht, da irgendwas zu machen, aber ich weiß nicht. Das ist doch wieder zu viel Aufwand. Aber ich will, dass jemand das macht. Ja, definitiv. Ja, ja. Vielleicht gibt es auch schon was. Es gab ja auch diese Wii Play, also diese Minispiele, die es auf der Wii gibt, auch schon für die Geräte, halt nur direkt am Gerät. Mhm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es die irgendwie im Store, aber ja. Ja, wäre auf jeden Fall jetzt mal so Zeit, dass man so ein bisschen die Konsolen-Experience quasi irgendwie versucht, auf dem Gerät auch so ein bisschen nachzuempfinden. Ja. Das geht jetzt. Ist die Aussage. Dann haben wir noch so ein Ding, also ich habe es erstmal aufgeschrieben, persönlich habe ich keine Probleme, aber ich lese es oft und auch von Bekannten und es scheint wohl irgendwie eine Mischung aus diversen Sachen zu sein. Namentlich gibt es wohl so ein bisschen Akkuschmerzen in Sachen iPhone 4S und oder iOS 5. Es gibt diverse Leute, die sich ein iPhone 4S gekauft haben und da irgendwie mal das Backup drauf restored haben und seitdem halt so ein bisschen zugucken können, wie ihr Akku nach unten läuft. Das ist vermutlich keine Ahnung, woran es wirklich liegt. Ja, es gibt da irgendwie diverse Gerüchte von Apple hat irgendwie den Algorithmus fürs Batterieanzeigen verpeilt. Keine Ahnung, warum dann die Batterie leer sein sollte, auch wenn der Algorithmus nur schief ist. Keine Ahnung. Bis hin zu, da ist irgendwie in dem Backup irgendwas drin, was Strom saugt oder keine Ahnung. Ich denke, es ist so eine Mischung. Ja, also ich denke, es gibt schon auch die Fälle, wo es halt irgendwie seltsame Effekte gibt von, ich habe irgendwas eingespielt bis, also da ist irgendwas und das zieht Batterie. Ich denke aber auch, dass es daran liegt, dass man jetzt halt irgendwie erstens dieses Telefon gerade viel benutzt, weil es ist neu, ja, und dementsprechend hat auch den Eindruck, hat der Akku ist schneller leer als vorher. Mhm. Und zweitens halt auch, dass man mehr mit Location Services jetzt macht. Ne? Also gerade zum Beispiel die Reminders App ist da so Culprit Nummer 1, würde ich sagen, also Hauptschuldiger, ja. Weil wenn du nämlich so einen Erinnere mich, wenn ich nach Hause komme, Alarm machst, dann zieht die halt dauerhaft am GPS die ganze Zeit. Ja, weil es immer guckt, bin ich zu Hause? Ja, und das sind halt, also viele sind das nicht gewohnt, dass sie ständig was laufen haben, was GPS beansprucht. Ich persönlich habe sowieso ständig Latitude an, deswegen fällt es mir nicht zusätzlich auf. Aber das zieht schon ordentlich an der Batterie. Also da braucht man auch, also da braucht man nicht hoffen, dass man mehr als 12 Stunden so rausbekommt, wenn man ständig am GPS lutscht. Ja, genau. Also es ist zwar ein bisschen reduziert, irgendwie mit ein bisschen Geofencing, aber es ist trotzdem. Also das kostet auf alle Fälle Strom. Hm. Ja, genau, da ist mir noch eingefallen, ich habe noch ein Erratum. Ein Erratum? Genau, ich hatte letzte Woche gemeinsam mit Find My Friends, dass das überhaupt nicht anzeigt, also ich glaube schon, dass ich das gemeint habe, zumindest würde ich es so kommentieren, dass es nicht anzeigt, wenn man das anhat, also dass es eben diese Location-Information nicht anzeigt. Und es zeigt es doch an, aber eben nur ganz punktuell. Das heißt, wenn dich jemand anguckt, wo du bist und die Location ermittelt wird, dann ist kurz mal an und wieder aus. Also es ist nur also, nicht so, dass es ständig angezeigt wird. Ja, also man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass diese Anzeige da oben halt nur die Anzeige ist, ob man gerade den GPS-Sensor benutzt. Genau. Ja. Und dementsprechend ist es halt mit Find My Friends nicht dauernd an, weil Find My Friends eben nicht dauernd guckt, wo man ist und das irgendwie in die Wolke hochlädt, sondern umgekehrt Find My Friends eben da sitzt und dann über eine Push-Notification, eine Stille quasi, eine Anforderung bekommt, hey, schick mir mal, wo du gerade bist und dann erst guckt, wo bin ich denn gerade und diese Location dann hochlädt. Das heißt also, da wird nicht ständig geupdatet, sondern eben nur on demand quasi und dementsprechend braucht es auch weniger Strom. Ja. Genau. Und deswegen ist aber auch dieses Symbol nicht da die ganze Zeit, sondern eben nur, wenn gerade gefragt wird von jemandem. Genau, und wenn man dann in die Location Services geht, in den Einstellungen, sieht man natürlich trotzdem bei Find My Friends den kleinen Haken, dass es innerhalb der letzten 24 Stunden Zugriffe gab. Also es gibt ja diesen Pfeil, der entweder in lila ist, der sagt so, jetzt ist aktuell wird es gerade benutzt, und grau, wenn es eben in den letzten 24 Stunden mal die Location benutzt hat. Und genau, sowas ist es dann. Was übrigens auch noch sein kann in Sachen Akku, was mir gerade einfällt, es gab in den Betas auch öfter mal den Bug, dass diese stell doch meine Timezone anhand der Position, wo ich gerade bin, ein an war. Und das hat zumindest in den Betas öfter mal nicht so gut funktioniert und dazu geführt, dass irgendwie GPS ständig an war. Ich habe das dann immer gleich ausgemacht. Mhm. Kann man irgendwie in Location Services, System Services gucken, ob das gerade irgendwie lila ist, dieses Symbol neben dem Ding. Und wenn das ständig lila ist, dann will man das ausmachen. Okay, ja. Location-based AI jetzt mache ich auch mal aus. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd. Diagnostik und Usage. What? Setting the time zone. Geh weg. Was mir auch noch aufgefallen ist, Find My Phone kann man da auch ein- und ausschalten, aber eben noch drüber hinaus kann man bei Find My Phone auch noch einschalten, ob, wenn jemand praktisch Find My Phone benutzt, kurz das Location Services Häkchen wirklich angezeigt wird oder nicht. Ja? Muss man extra einschalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob Find My Friends auch davon abhängt oder nicht, dass es angezeigt wird. Aber kann man da auf alle Fälle, habe ich gerade gesehen. Okay. Also auf jeden Fall der gleiche Mechanismus. Ja. Ja. Ich hatte keine Batterieprobleme, vielleicht hat es dazu noch. Also ich hatte ähnliches Batterieverhalten wie sonst auch. Am ersten Tag habe ich Siri zu Tode gefragt und besprochen. Da war klar, dass die Batterie dann alle war, weil Siri kostet sowohl die Processing Power lokal, weil er da was zusammenpackt, als auch das, was er übers Netz schickt. Also das ist klar, wenn du irgendwie 1-2 Stunden lang mit Siri spielst, dann hast du einfach einen halben Akku weg oder so. Ja, ich habe im Zuge dieser ganzen Akkuproblematik auch wieder gemerkt, wie undurchsichtig es mittlerweile ist, was Strom braucht auf dem Gerät, obwohl die Einschränkungen so groß eh schon sind. Ja, also ich habe diverse Mal irgendwie gehört, ich habe jetzt alle Apps gekillt und es braucht trotzdem noch unglaublich viel Strom. Ja, und das ist halt genauso der Denkfehler an der Stelle, den man halt nicht machen sollte, weil wenn ich die zum Beispiel meine Latitude-App kille, heißt das noch lange nicht, dass Latitude nicht weiter Strom braucht, weil der GPS-Prozess hier weiterläuft von Latitude. Ja, also der wird dadurch, dass ich Latitude die App abschieße, wird, doch, guck nicht so. You're sure? Das ist so, ja. You're really sure? Ich bin ziemlich sicher. You're really sure? Deshalb schieße ich nämlich Skype immer wieder ab. Ja, nee. Also hilft bei mir nicht zuversichtlich zu sehen. Aber es ist halt auf alle Fälle das Icon ist weg rechts oben. Also wenn ich Latitude abgeschossen habe, zu dem Zeitpunkt hat sich das Location-Icon war weg. Also ich dachte schon, dass du auch die Background-Sachen von den Apps killst, wenn du das machst. Im Zweifel lieber in der App ausschalten, da ist man sich sicherer, dass der Background-Prozess nicht weiterläuft. Ja, wenn das geht, dann in der App ausschalten, aber bei Skype und so. Wobei bei Skype kann man auch sagen, ausloggen innerhalb von 15 Minuten. Skype ist sowieso die Pest. Ja, aber Skype auf diesem Telefon ist schon auch praktisch. So wirklich ein Videotelefoniergerät mit anderen Computern so zu haben. Halt nicht angerufen werden. Also Skype-Background ist irgendwie, da habe ich nur schlechte Erfahrungen mit. Ja. Aber es geht halt. Ja, was nicht alles geht. Und noch eine Geschichte, die vielleicht zum 4S noch dazu gehört. Wirklich up- und downstream schneller. Also es ist ja ein bisschen schneller das Netzwerk. Und ich habe 6 Mbit runter mit meinem Telekom-Ding jetzt und 1,5 hoch. Was wirklich schon eine ganz schicke Geschichte ist. Ich weiß nicht, was ich vorher hatte. Das letzte Mal die Speed-Option, oder? Ich habe auch noch die Speed-Option dazu gebucht. Ja, vielleicht hängt es auch daran. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht den Überblick, inwiefern sich diese Speed-Option und das HSPR Plus, inwieweit die miteinander korrelieren und was man da braucht, dass man das andere benutzen kann. Keine Ahnung. Ich fand nur so 6 Mbit runter gut. Ich weiß nicht genau, ob das vorher auch schon so war. 7,4 war, glaube ich, das Maximum, was du immer gemeint hat. Ja, ich bin immer, also ich habe festgestellt, ich kann jetzt 128 Kilobit Streams besser hören als vorher. Das liegt also eigentlich wesentlich daran, dass ich hier so, wenn ich nach Hause gehe, überall UMTS habe und nicht mehr Edge. Über Edge geht das natürlich nach wie vor nicht, sinnvollerweise. Aber ansonsten halte ich mich eh zurück in Sachen Datenbenutzung, weil sonst bin ich irgendwie wieder getrosselt. Und das ist jetzt nämlich noch viel schlimmer als vorher, weil ich kann jetzt nicht mehr auf Edge umschalten. Ja, so, das ist so nicht das, was mich wirklich nervt an dem dem 4S. Man kann UMTS nicht mehr gesondert ausschalten. Ja. Was halt auch einerseits halt so diesen Batterieplacebo wegnimmt, weil das habe ich früher schon immer gemacht. So, wenn irgendwie Batterie alle wird und ich irgendwie nicht absehbar ist, dass ich laden kann, UMTS ausschalten. Und dann habe ich mir eingebildet, es hätte was geholfen. Ja. Das geht halt nicht mehr und umgekehrt kann ich halt jetzt auch, wenn ich gedrosselt bin, UMTS nicht mehr ausschalten und mir dann einbilden, dass ich zumindest schneller per Edge surfe und weil dann nicht, keine Ahnung, ja, es ist irgendwie auch alles Esoterik und ich habe mir halt eingebildet, wenn ich da auf Edge schalte, dann bin ich irgendwie nicht so langsam, wenn ich auf UMTS bin, aber keine Ahnung, ob da was dran ist. Auf jeden Fall geht alles nicht mehr. Ja. Weil kann man nicht mehr abschalten mit dem 4S. Kann man nicht mehr tun. Antennenprobleme hatte ich keine. Also, nö, ich hatte vorher auch keine. Ich habe halt ab und zu, aber das hatte ich mit meinem iPhone davor auch, so Situationen, wo der einfach mal keine Balken mehr anzeigt. Keine Ahnung, kann sie irgendwie nicht einbuchen, sonst irgendwas. Gehe ich kurz Airplay-Modus und wieder zurück und dann ist es in Ordnung. Also das macht er ab und zu bei mir zu Hause und in einem anderen Location, wo auch wenig Empfang ist. Hm. Ja, und dann hängt er sich irgendwie da rein. Aber das ist jetzt nicht wirklich neu. Das hatte ich vorher auch schon ab und zu. Aber so grundsätzlich beim Telefonieren ging es eigentlich immer super. Kann ich mich jetzt nicht irgendwie... Kann ich nicht bestätigen, dass da irgendwas unangenehm ist oder unangenehmer als vorher. Jo. Nun ja, das kann es dann aber auch schon gewesen sein in Sachen Retrospektive oder jo, weiß nicht, ob man Retrospektive Woche schon sagen will. Auf jeden Fall Nachbehandlung 4S. Du hast es schon gesagt, man braucht es nicht, aber es ist ganz angenehm. Ja, definitiv. Wenn man viel Fotos damit schießt, ist es auf alle Fälle empfehlenswert. Also das auf jeden Fall. Also die Fotoqualität ist wirklich deutlich spürbar. Und ich denke, bei Video ist es ähnlich, gerade mit dem Verwacklerschutz. Ja, es gibt jetzt diese Vergleichsvideos schon so von den 5D gegen iPhone und so. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Viel Unterschied und es macht schon gute Videos, würde ich sagen. Ja, also ich halte also auch nicht viel davon, dass man da irgendwie jetzt die DSLR daneben legt und dann irgendwie Vergleiche macht. Aber eben, und das eine Video, das da so schnell zusammengeschnitten wurde von dem Surfer da, das da so grasiert, dass das wirklich gut aussieht, da merkt man auch schon, dass es nur deswegen gut aussieht, weil er halt ständig Makro macht. Ja? Also es ist wirklich so, wenn der mal ein bisschen Großszene gemacht hätte, wäre es schon schwierig. Es gibt auch schon fairere Vergleiche, was so 5D gegen iPhone angeht, aber ja, das sind auch Vergleiche. Ich habe jetzt dreimal Vergleiche gesagt, deswegen kann ich nicht mehr Apfel und Birnen vergleichen sagen. Aber ja, du weißt, was ich meine. Gute Hintertür. Es macht auf jeden Fall gute Videos auch jetzt und auch in 1080p jetzt und alles toll. Genau. Ja, wir haben letztes Mal schon über den Bundestrojaner geredet, oder? Der dann irgendwie kein Bundestrojaner, sondern Staatstrojaner ist und so weiter. Das ist ja alles schon länger in der Presse. Es gab jetzt nur eben so eine Fragestunde im Bundestag und dann eben auch im Anschluss dessen, also eine aktuelle Stunde und eine Regierungsbefragung, um genau zu sein. Und das war wieder so eine Erfahrung, wo man irgendwie so an Empörungsgrenzen stößt, weil irgendwann die Energie ausgeht. Also es ist, hast du es auch angeguckt? Das schrecklich. Ich hab ja das nur nebenbei mitbekommen, wie ihr das alle angeguckt habt. Ich bin da irgendwie nicht in diesem Mindset drin, deswegen musst du da mir jetzt viel erzählen, was da so passiert ist. Also so einzelne Soundbites und Snippets habe ich so mitbekommen. Die waren natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich viel erzählen will, weil das irgendwie, ich bin auch so, ich bin auch so fassungslos mittlerweile, was so der Umgang mit dem Thema angeht. Ich glaube, wir haben ja letztes Mal schon über den Bayerischen Landtag gesprochen, wo es ja noch dreister war eigentlich, ja, wo es nur wenige Leute angeguckt haben. Und jetzt halt wieder hier so, also der Ole Schröder hat sich da irgendwie hingestellt und irgendwie erzählt, das ist alles gar nicht so schlimm und das ist alles total sicher und er hat irgendwie, das BKR-Labor kann irgendwie nachweisen, dass Software keine bestimmte Funktion nicht hat, ja, auf irgendwie eine magische Art und Weise. Wo ich mir auch nur denke, so, nein, du erzählst uns totalen Unsinn hier und das ist irgendwie auch, also das ist wissenschaftlicher Schwachsinn, den du da erzählst, was ich dann auch sehr lustig fand, weil es gibt wohl in der SPD-Fraktion einen Informatiker, der sich dann eben da auch hingestellt hat und gefragt hat, so, sie haben jetzt beim BKA irgendwie einen Prozess entwickelt, wie man überprüfen kann, ob Software irgendwie bestimmte Funktionen nicht erfüllt, möchten Sie den dann mit der Wissenschaft teilen, weil das ist ein Forschungsfeld, das irgendwie schon lange versucht, zu beherrschen, worauf er dann irgendwie auch nur so so Ausflüchte und Flucht nach vorne und hat seinen Zettel nochmal anders vorgelesen. Es war halt eine absolute Farce. Ja. Und obendrauf kam halt dann eben nach dieser Regierungsbefragung die Aktuelle Stunde, wo halt dann eben auch nochmal einerseits halt der CCC von jeder Oppositionsfraktion gelobt wurde und irgendwie gefordert wurde, dass er jetzt eben ein bisschen Butter bei die Fische. Im Wesentlichen wurde aber gefordert, dass der Staatstrojaner in Zukunft vom Staat programmiert werden soll selber und nicht mehr von Drittfirmen. Ja, das habe ich auch gelesen. Und, hat es auch gemeint. Ja, ja, also hat sich nur die Linke getraut zu sagen, dass man sowas eigentlich gar nicht haben will. Alle anderen meinten so, ja, das müssen wir selber machen und das ist irgendwie doof, wenn wir das irgendwie outsourcen. Ja, und die Regierung hat sich halt irgendwie darauf beschränkt, vor dem Internet zu warnen. Wer sich in das Internet begibt, der kommt darin um, meinte Herr Uhl so schön. Also über Uhl muss man auch nicht viel Wörter verlieren, weil was guckst du so? Es pustet was. Es pustet was. Ja, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich dieses Gerät da. Ja. Könnte man so ein bisschen wegstoßen und dann... Abstoßen! Ja, genau. Aber ich keine Ahnung, warum das jetzt postet. Finde ich nicht gut. Ja. Ich glaube, das hört man aber auch gar nicht auf dem Mikrofon. Genau, aber man muss sich auch nicht wundern, dass Uhl irgendwie uhlt, weil Uhl's gonna uhl quasi. Ja? Oder irgendwelche Uhler werden immer uhlen, um den Innenminister zu zitieren. naja, aber... Ja, da hat er einen Haufen Unsinn erzählt, unter anderem hat er sich dann auch zum Schluss komplett verhaspelt und irgendwie gemeint, es wäre gut, dass wir nicht von Piraten und Chaoten regiert werden, sondern von Sicherheitsbeamten, was hier so auch nicht ganz richtig ist. Also es gibt ja genug Empörungspotenzial und also vor allem halt, was die Sache auch angeht und nicht, was irgendwelche Versprecher angeht. Und ich muss aber sagen, ich habe jetzt irgendwie gar nichts mehr, ich hab gar keine Energie mehr, mich noch weiter zu empören. Weil die Menge ist halt so groß, gell? Also wo anfangen dann wirklich? Ich befürchte halt, das läuft jetzt darauf hinaus, dass halt irgendwie in 2 Monaten kommt halt irgendwie ein Gutachten und da steht drin, ja, diese Software, die war suboptimal und hätte man mal updaten sollen und vor allem die vor 3 Jahren benutzt wurde, die war so ein bisschen schlecht und in Zukunft programmiert die doch mal lieber selber und dann hat sich das. Ja. Also, dann muss irgendwie der Datenschutzbeauftragte irgendwie das als Trojaner-TÜV abnehmen. Ja, und schmeißt wieder mal das Handtuch. Ich weiß gar nicht, wo da der Ausweg ist an der Stelle, oder? Also das wird wahrscheinlich eher noch absurder als irgendwie besser. Ich meine, Karlsruhe ist auch schon irgendwie, war schon. Da kann man nicht nochmal hin eigentlich, deswegen. Ja, also es ist schon eher der Resignativ ist angesagt, ja. Der Resignativ. So, also, ja, Mai. Cool. Ja, Mai ist halt so. Ist halt so. Genau. Naja, nee, aber mach mal Facebook-Party. Empört euch, genau. Macht eine Facebook-Party. Ja. Ich war ja auf einer Facebook-Party von Nintendo. Also ich habe gehört, halt dass eine du Party gutes, ohne Facebook. Gutes Essen beurteilt hast. Genau. Also ich hab mich New Games Journalism technisch verdient gemacht, ich habe das Catering ausgiebig getestet. Ja, das ist ja bei Nintendo Events immer gut. Ja, also es war auch wieder gut. Ja. Also Fans von Käsehäppchen werden, naja, egal. Auch diese Käsehäppchen kaufen. Ja, genau. Mir persönlich war es zu käsig, aber Fans von Käsehäppchen können ohne Bedenken zugreifen, sozusagen. Naja, aber was ist denn für unsere Hörer jetzt interessant? Ja, für die Hörer ist, ich habe so ein bisschen Zeug angespielt, ja, und da darf ich, glaube ich, so detailliert auch gar nicht drüber reden, ist aber egal, weil heute ja sowieso Iwata irgendwie vor das Internet getreten ist. Oh mein Gott. Und im Zuge von Nintendo Direct da irgendwie erzählt hat, was jetzt so alles passiert als nächstes. Und hat irgendwie auch wieder Videos und was nicht alles gezeigt hat. Mhm. An sich war dieser Event total absurd, weil er so aussah, als würde Iwata da gerade Teleshopping machen. Ja, weil da steht er so in einem komplett weißen Studio vor so einem weißen Pult. Hinter ihm so eine Tafel quasi, die so mit gerundeten Ecken, so als Teletubby-Style irgendwie. Und da steht er da und man sieht deutlich, es ist irgendwie geschnitten zwischendurch. Ja, also es ist nicht live. So dieses Nintendo Direct. Genau. Der Screenshot auf Kotaku ist auch großartig. Genau, also und ich habe jetzt auch im Nachhinein verstanden, warum das so aussieht, wie es aussieht. Nämlich, man kann sich das dann auf dem 3DS auch angucken, in 3D. Ne? Und deswegen und dazu braucht er ein bisschen Tiefe. Ne, deswegen ist da wenig so Dekor und halt irgendwie prominent so ein Pult, das irgendwie in der Mitte steht und so. Und also es ist schon darauf hin optimiert, dass es irgendwie so ein 3D-Video werden soll. Und deswegen sieht das so albern aus. Naja, aber er stand dann da so und hat eben erzählt, so, ja, hier, es kommt jetzt irgendwie ganz viel Software und jetzt kommt endlich Software und es kommt übrigens auch Software. Und guck mal, wir haben einen Kalender und da stehen ganz viele Software-Releases drin. Und dann war es im Wesentlichen auch schon wieder vorbei. Okay. Er hat zum Anfang noch eben die neue Firmware vorgestellt, die kommt. Für ein 3DS jetzt. Oder? Für ein 3DS, genau. Wo man dann auch 3D-Movies machen kann. Das ist so die wesentliche große Neuerung. Okay. Ja, ja. Und ja, weil damit ist die Auflösung wenigstens nicht ganz so schlimm dann. Naja, die Auflösung bleibt die gleiche, aber es ist halt dann bewegt. Ja, eben. Aber durch das Bewegtsein ist ja, die Auflösung nicht ganz ich weiß so schon, was du meinst. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass es nach wie vor halt so und Stop-Motion. Mäusekino ist. Genau. Und Stop-Motion kann man machen mit dem Gerät dann auch. Also man kann irgendwie, sie haben dann so ein paar Beispiele gemacht so mit Mario-Figuren, die hin und her laufen und Plastilin-Figuren, die irgendwie so Zeug machen. Und aber auch Zeitraffer geht auch. Mhm. Ja, also alles in 3D. Voll toll. Okay. Ja. Naja. Naja, aber das ist alles auch nicht wirklich für eine Spielekonsole relevant, oder? Naja, das ist halt so man dieses... Man kann Batches of Data from one 3DS to another schicken. Was auch immer das heißen soll, lese ich bei Kotaku gerade. Ist mir jetzt so auch nicht genau klar geworden. Das war ja irgendwie japanisch und ich habe das so mitverfolgt. Ich hab ein bisschen was verstanden, alles auch nicht. Aber ja. Okay, das Update ist aber dann wieder irgendwie... okay. Ja. Spiele! Naja, also, es ist ja in diesem Firmware-Update sind ja auch voll Spiele drin. Echt? Ja, nämlich neue Dungeons für deine, weißt schon, dein Streetpass-Dings da. Ja, Streetpass. Und neue Puzzle für dein Streetpass-Dings da auch. Wow. Ja, gibt's so neue Schiebedinger jetzt. Als ob man die alten schon alle hätte. Naja. Aber neue Spiele, wie gesagt, kommen nicht mit der Firmware, sondern ansonsten so. Ja, hat dann irgendwie auch viel vorgestellt, was jetzt im E-Shop dann demnächst kommt. Unter anderem dieses unsägliche Fab Lab oder wie das heißt, oder Fashion-Dings da. Ach, das Ding, okay. Ja, wo irgendwie so, also es ist noch viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt hätte, weil da irgendwie nicht nur so bewertet wird, wie toll du so als weibliche Zielgruppe dein Outfit koordinieren kannst, farbtechnisch, sondern dann auch noch so diese, und dann bekommst du einen tollen Ehemann Spin obendrauf ist. Ja, also dieses Video, oh Gott, aber egal. Es gibt nämlich auch Interessantes, nämlich Mario Kart 7. Ja, da gab es dann ein extra Video auch nochmal mit dem, ich glaube es war irgendwie der Lead Designer, ich habe nicht genau aufgepasst. Auf jeden Fall, der hat so ein bisschen erzählt, was es da alles so, was man machen kann in Mario Kart 7, unter anderem eben auch, da kannst du mit einem Wies fahren oder Mies kannst du fahren. Mies kann man fahren, man kann nicht mehr Mies fahren im Mario Kart. Aber genau. Und es gibt einen Mario Kart 7 Channel für deinen 3DS. Ja, also, der genauso funktioniert wie der Mario Kart Wii Channel. Das heißt, du hast da so ein... So Challenging und sowas kann man... Genau, machen. Also du hast auch, wenn du das Modul nicht drin hast, so ein kleines Blöppeldüngs da in deinem Menü und kannst halt so Time-Attack Alerts bekommen und so Kram. Was viel Spaß gemacht hat auf der Wii. Also ich habe inzwischen spiele ich es nicht mehr, aber wo ich zum Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, war das echt ein gutes Feature noch. Wirklich sogar diese Time-Races mit Ghosts und so. Und also Mario Kart 7... wird gut, da ist wieder so keine Frage, oder? Was ich so amüsant fand, ist, dass Iwata dann extra nochmal drauf eingegangen ist, dass man übrigens mit einem Gaming-Code jetzt keinen extra Gamer-Code braucht für Mario Kart 7, wenn man schon irgendwie zwei 3DS miteinander befreundet hat, dass es über die gleiche Infrastruktur voll funktioniert und man keinen Gamer-Code austauschen muss. Das ist ist für mich dann aber trotzdem das erste Spiel, wo ich das benutze. Ja. Und Tetris vielleicht noch, wenn ich es nochmal anspiele. Ja, richtig, ja. Du hast dir jetzt Tetris gekauft. Für das 3DS. Mal wieder. Ja. dazu dann demnächst mehr, wenn du mehr gespielt hast. Ja, genau. Ja, und dann haben sie halt kurz nochmal Awkward Sword auch gezeigt, oder wie es richtig heißt, Skyward Sword. Also Zelda. Zelda, das Neue. Das ist, die Cell-Shading, aber Real-Life-Optik ist gut. Das ist gar nicht so sehr Cell-Shading, finde ich. Also das, was ich so gesehen habe, wirkte so ein bisschen wie... wie eine Mischung aus dem letzten und dem Wind Waker. Halt nicht mehr so knuddelig, aber. Weiß nicht. Also ich würde es eher so als Mischung aus aus Ocarina und Twilight irgendwie so vom Stil her definieren. Ja, es ist halt so ein erwachsener Link, in Anführungszeichen erwachsen, halt kein super deformter Link sozusagen. Es ist halt jetzt nicht so diese dunkle Palette oder die düstere Farbpalette, die du so in Twilight Princess hattest, sondern halt mehr so eine pastelligere, aber Cell Shading würde ich jetzt nicht dazu sagen. Okay. Also es ist jetzt nicht Wind Waker. Und sieht aber gut, also da sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Und ist ein Zelda. Ja, ist ein Zelda. Kann man eben jetzt mit der Wii Motion Plus da irgendwie mit dem Schwert auch hin und her fuchteln. Das funktioniert auch hinreichend gut und macht Spaß. Und das ist ja sowieso, was du in Zelda ständig machst, irgendwie Zeug kaputt hauen. Das ist ja, da kriegst du ja Geld für. Und dementsprechend macht das auch viel Spaß, dann irgendwie mit dem Wii Motion Plus da rumzufuchteln. Und an sich ist das halt ein Zelda. Also muss man jetzt irgendwie, muss man nicht viel zu sagen, ist einfach toll. Ja, ist toll. Es wird eine nette Story haben, es wird so Minisachen haben. Es wird funktionieren und schön sein und dafür kann man sich so eine Wii selbst jetzt noch kaufen, auch wenn die Wii U dann kommt, aber die will man sich eh nicht kaufen. Ja, das ist ja dieses Ding, das irgendwie nochmal, irgendwie Lisa meinte ja so, es kommt ein neues Zelda und dann ich so, ja, es kommt ein neues Zelda, für diese neue Wii dann? Und ich so, nein, für die alte Wii. Und dann sie so, ach, noch ein Matsche Zelda. Ja, und das ist halt mittlerweile schon so, ja, es sieht cool aus und das ist ein Zelda, aber es ist halt nicht HD und das nervt jetzt mittlerweile schon. Ja. Also es hat bei Twilight Princess im Prinzip schon genervt. Und bei Twilight Princess, finde ich, hat super genervt. Also, dass es Matsche war. Hm. Bei dem Stil jetzt, finde ich, kann man mehr damit leben. Also dieser buntere, poppigere Stil. Ja, weiß nicht. Aber es ist trotzdem, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, es wird eine HD-Version bestimmt wieder geben, dann so im Remake, im Handheld in 10 Jahren oder so. Hm. Naja. Ich will aber eigentlich keine Matsche-Spiele mehr spielen. Ja, so ist das. Aber ich will Zelda spielen. Was mache ich jetzt? Zelda kaufen, wie immer. Ja, ich habe es eh schon vorgestellt. Rumjammern und dann trotzdem kaufen. Ja. Das ist ja so, dass man mit Nintendo ständig macht. So lernst du aber nie. Ja. Dann gehen sie halt irgendwann mal unter. Ja, eben nicht. Naja. nicht untergehen tut auch Mario. Da gibt es eben hier Super Mario 3D Land dann eben auch für den 3DS. Den 3DS ist auch jetzt wieder. Vorher waren wir bei Mario Kart 7 auf dem 3DS. Dann kurz bei der Wii mit dem Awkward. Und jetzt sind wir wieder auf dem 3DS mit Mario. Super Mario 3D Land. Ich kriege das 3D immer nicht richtig rein. Sieht toll aus. Also das wird, glaube ich, so der erste 3DS-Titel, wo man wirklich sagt, hey, cool und neu. Mhm. Ja, also bisher glänzte das 3DS ja im Wesentlichen durch irgendwelche Remakes. Ja. Das macht einen sehr guten Eindruck, das sieht toll aus und irgendwie mit dem Tanuki-Suit da irgendwie durch die Gegend fliegen und schön. Ja, ein eigenes Mario für den 3DS. Das kann nur gut werden. Ja, muss man auch gar nicht viel zu sagen, weil kommt es irgendwie dann auch schon am 3. November, glaube ich, oder so um den Dreh und wird sowieso blind gekauft. 13. November steht hier. 13, auch gut. Ja, ist auch nicht mehr lang hin. Gleichzeitig mit Mario Kart, oder? Nee, das kommt erst im Dezember, dachte ich. Oder mit Zelda. Also das sind jetzt immer die Japan-Daten, die ich gerade im Kopf habe, weil ich habe die Präsentation für Japan gesehen. Irgendwas kam aber gleichzeitig mit dem Mario Land, aber das könnt ihr selber nachgucken. Ich glaube, das ist jetzt eine Woche zwischen Zelda und Mario irgendwie, aber egal. Also einfach bei Amazon jetzt vorbestellen, wenn ihr ein 3DS habt, weil ihr braucht Spiele, die ihr spielen wollt. Habt ihr doch schon. Ja, also. Stimmt. Warum reden wir eigentlich? Genau, warum reden wir eigentlich? Wir sind voll umsonst. Wir sind voll umsonst und gratis auch. Und nicht gratis ist aber so diese tolle neue Kamera, die du da irgendwie gefunden hast. Oder die schon länger hin und her durchs Internet geistert. Und die jetzt gerade nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man sie jetzt vorbestellen kann, in Amerika zumindest. Ja, und zwar heißt die Lytro. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also ich habe es vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr mal im Internet gesehen, in diesem Kontext von dieser unsäglichen Geschichte mit dieser Glaskamera. Ja, weil das war irgendwie in dem gleichen Kontext, dieser April-Scherz, habe ich dann so diese Kamera gesehen, habe es dann auch nicht so ganz geglaubt. Mhm. So, das war so mein Nebeneffekt von diesem Glaskamera-Scherz. Mhm. Ist aber wohl eine echte Kamera, ja, und ist eben jetzt nochmal auf irgendwie auf der AGND oder wie wäre das? Auf alle Fälle auf irgendeiner Konferenz vorgestellt worden und auch mit Walt Mossberg nochmal so ein bisschen ausprobiert. Und es ist eine Kamera, und zwar eine Lightfield-Kamera, nennt sich die. Und da ist wohl die Idee, dass man aufgrund spezieller Bauweise ein Bild einfängt, das sämtliche Informationen, die für die Schärfe notwendig sind, also welche Ebene man scharf stellen will, mit enthält. Also alles Licht, was von vorne kommt in irgendeiner Form, wird so aufgezeichnet, dass ich im Nachhinein sowohl die Schärfe einstellen kann, als auch die Ebeneninformationen in gewisser Weise habe. Und ich kann da sowohl ein bisschen 3D-Bild draus machen, als eben auch im Nachhinein die Schärfe festlegen. Genau, also ich versuche halt so irgendwie das Bild nicht zu fokussieren irgendwo hin, sondern so das Ganze, alle Lichtstrahlen oder so auf einer gewissen Auflösung halt die Lichtstrahlen zu registrieren, die mir so entgegenkommen und daraus halt dann später per Software quasi zu errechnen, wie es jetzt aussehen würde, wenn ich darauf fokussiert hätte oder darauf, also wenn ich auf den Hintergrund scharf gestellt hätte oder auf den Vordergrund meinetwegen. Ja, ich finde es technologisch wahnsinnig spannend, ja, einfach so überhaupt, dass es geht, dass es in so eine Consumer-Grade-Geschichte geht, wobei Consumer-Grade ist auch relativ, also 400 Euro kostet diese Kamera und die Auflösung ist ein Furz eigentlich für das wiederum. Ja, das ist so das wesentliche Ding an dem, leider. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach schon wirklich eine geile Sache, dass sowas geht. Das flasht mich fast mehr als das HDR-Ding. Ja, das HDR-Ding hat mich lange Zeit geflasht gehabt und das ist schon nochmal eine andere Welle. Und ich weiß nicht, wo es hinführt. Also das ist praktisch so ein erstes Produkt, das irgendwie Sinn machen kann für Leute. Aber ich denke, wenn man das jetzt mal 2-3 Generationen weiter sieht, dann ist es wirklich schon saucool. Ja, ja, also das ist definitiv eine Technologie, die interessant ist und die in Zukunft vielleicht auch mehr noch interessanter wird. Ich denke aber so diese erste Kamera, das ist halt so eine Spielerei mehr oder weniger, weil also die, es wird zwar gesagt, so die Bilder, die da rauskommen, die wären HD, was auch immer das bedeutet, ja, also das ist so die Aussage von dem CEO zu dem Typen, zu dem Thema, an sich, ja, die Auflösung wird wohl eher suboptimal sein und sich so im vergleichbar zu einer 2 Megapixel oder 3, 4 Megapixel Kamera bewegen, was halt jetzt so den Vergleich zu so einer Spielreflex irgendwie dann schon ein bisschen ähnlich abgefahren, wie irgendwie iPhone zu einer Spiegelreflex macht. Und das Ding ist halt auch so, also wenn du dir die Bilder, die sie so testweise auf der Homepage haben, anguckst, die sind alle schon sehr pixelig. Also gerade wenn du da einmal reinzoomst, ja, also es ist eine coole Technologie und an sich finde ich das auch super cool und super, super interessant, aber ich glaube nicht, dass das erste Ding so das ist, was man haben will, gerade weil die Auflösung halt noch so ein bisschen hinterherhinkt. Nicht umsonst sprechen sie irgendwie von Mega-Rays statt Megapixeln, damit das nicht so peinlich wird. Ja, ja. Aber es ist trotzdem cool, was sie damit gemacht haben. Also man kann auf die Webseite gehen und auch mit dem iPad sogar sich diese Fotos angucken und dann eben selber ein bisschen das scharf stellen, was man will. Was eine coole Tech-Demo ist, aber ich glaube, ich will kein interaktives Bild in der Ebene. Ich will wirklich, ich will dieses Bild haben, damit ich selber danach die Entscheidung treffen kann, ob ich alles scharf ziehen will oder eben nur irgendeine Ebene. Und ich will praktisch einfach ein scharfes Bild bekommen. Ja? Das ist so, also der Teil ist so ein bisschen aufgepropft, weil ich will nicht, dass meine Leute, dass man interagiert damit. Das ist ja, wirklich klar. So. Also du hast noch mehr Nachbearbeitung, hast aber da halt keine unscharfen Fotos mehr. Also das ist ein Trade-off und auch einen guten Trade-off, den ich an der Stelle schon fast begrüße, aber so, ich weiß nicht. Also das braucht halt noch 5 Jahre, bis es da ist, dass man es irgendwie benutzen will, wahrscheinlich. Ja. Oh. Oh. Ja, ich krieg da was nicht scharf. Oh. So ganz hinten ist einfach zu weit weg für scharf. Ja, das ist natürlich auch die Geschichte, wie gut muss man dann trotzdem die Fotos noch schießen. Aber so grundsätzlich ist es mal eine Technologie, die existiert, das ist real. Das ist möglich und da klopft so mein Gadget und Technikherz so ein bisschen höher. Genau. Naja, aber während wir uns gerade schon ein bisschen unterhalten haben jetzt hier über diese Kamera, habe ich so im Hintergrund schon ein bisschen die Live-Schalte vorbereitet. Ja, und wir haben es ja irgendwie gerade schon angekündigt. Wir schalten jetzt live zum Zeitweise. Und der befindet sich ja nicht hier, sonst müssen wir nicht hinschalten, sondern in Essen. Ja. Aber das können wir Ihnen ja selbst sagen lassen. Hallo Zeitweise. Hallo liebe Fanboys, hier ist Marcel. Ich melde mich quasi live von der Brettspielmesse in Essen, die noch bis Sonntag geht. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um das 4S nicht nur theoretischen Erwägungen zu unterziehen, sondern einem echten alternativlosen Messestresstest. Mein erstes Fazit, Siri ist die perfekte Anwendung für eine Messe, denn man kann einfach auf den vollen Gängen in mein Telefon hineinsprechen und Siri versteht einen trotz der doch großen Lautstärke. Ich kann Termine machen, alles kein Problem. Ich kann mir meine Termine vorlesen lassen, was auch wahnsinnig praktisch ist. Einziges Problem vielleicht ist die Akkuleistung. Am Ende eines solchen Messetages ist der dann schon ganz schön weit runter und in der Abendveranstaltung muss man sich dann mit Leuten unterhalten, anstatt auf sein Handy zu glotzen. Das könnte problematisch sein. Ein zweiter Akku ist da nicht das Schlechteste. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja, hoffe ich auch. Schönen Gruß zurück nach Essen. Wir werden unser Bestes geben, die Sendung noch irgendwie sinnvoll ausklingen zu lassen. Ja. Wer irgendwie in Essen und um Essen herum sich gerade befindet, der kann sich das Spiel auch noch bis zum... Ich glaube Sonntag angucken. Da kann man sich so diverse Dinge ansehen. Ich habe in Marcels Twitter-Stream, wollte ich jetzt fast sagen, schon so das ein oder andere interessante Bild gesehen. Ja. Unter anderem eine Sneak Preview von Carcassonne fürs iOS mit Erweiterungen. Nee, aber genug Eigenwerbung. Ich habe auch eine Brettspiel-Umsetzung von Iron Sky gesehen. Okay. Ja, was ich sehr interessant fand. Ja, es gibt ja auch immer nichts. Nazi-UFOs mit Brettspiel verheiratet. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Zeug zu sehen und auch lustige. Heute sind, glaube ich, die Carcassonne-Meisterschaften, die Deutschen. Da hat Dirk ein Bild geschickt letztens. Ja. Gut. Ja, genau. Also wer ein bisschen was mitbekommen will von das Spiel, am besten Dirk und Zeitweise folgen. Genau, verlinken wir in der Stelle. Folgebefehl. Mhm. Oder in dem Stream dann eben nachgucken. Genau. Aber wo wir jetzt schon bei Live-Feedback waren, oder Pseudo-Live-Gedöns, können wir eigentlich auch gleich zu den Hörerfragen kommen. Okay. Da haben wir dieses Mal gar nicht so wenige. Deswegen fangen wir einfach mit der ersten an und machen dann mit der zweiten weiter. Ho. Moin Moin. Ich wollte mal was über die Shortcuts im iOS 5 sagen. Ihr habt ja gemeint, das ist ein bisschen nervig mit den ganzen verschiedenen Accounts eintippen. Ich habe mir einfach für meine verschiedenen E-Mail-Adressen da einen Shortcut angelegt. Funktioniert super und geht super schnell. Außerdem hat mich die dritte Emoji-Tastatur ein bisschen genervt. Mir langt Deutsch und Englisch. Deswegen habe ich meine 5-6 Favorit-Emojis da auch abgespeichert. Geht übrigens auch mit dem kleinen Apple-Zeichen. Danach die Tastatur rausschmeißen und alles wunderbar. Dann wollte ich noch ein bisschen über die Reminders-App ranten. Der Location Pointer bei der Reminders App ist, sobald man irgendeinen Reminder drin hat, immer oben drin. Das nervt bei einer System-App. Außerdem stört mich, mein System ist auf Englisch, stört mich immer der Done-Knopf, weil ich denke immer, ich hake jetzt den aktuellen Reminder ab und in Wirklichkeit gehe ich nur wieder zurück. Das war's eigentlich auch schon. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ja. Ich glaube, über Reminders muss man halt kein Wort verlieren. Also sonst rantet Dom wieder eine halbe Stunde. Ja. Emojis, gute Idee. Ja, also ich brauche zwar das Keyboard, aber ich kann nachvollziehen, dass man das da drin haben will. Ich habe da auch so ASCII-Smileys komplizierte irgendwie so als Shortcut abgespeichert. Das macht auch Spaß. Okay, ja. Also ich wusste, was mich jetzt interessieren würde, ob es in den Account-Feldern auch funktioniert, diese Autovervollständigung. Da wäre ja wirklich so E-Mail eingeben, super, aber müsste dann fast. Also zumindest in den Browser-Seiten. So. Könnte, sollte. Ich müsste es hier gleich mal machen. Hm. Danke für den Tipp. Also auf die Idee bin ich selber wieder nicht gekommen. Tja, so ist das. Ja, der Dumm. Hallo, hier ist der Jörg aus Köln oder aus der Nähe von Köln. Ich wollte euch natürlich danken für euren wunderbaren Podcast und habe eine Frage in Bezug auf Sound. Ich würde gerne oder mache auch zurzeit schon Sound Atmos, Soundscapes, Field Recordings. Und mich würde interessieren, ob ihr wisst, wie die rechtliche Lage ist, wenn man zum Beispiel im Hauptbahnhof Köln Dinge aufnimmt. Darf ich die dann per was weiß ich, Creative Commons frei zur Verfügung stellen? Oder gibt es da Rechte, die zum Beispiel der Kölner Hauptbahnhof ja, hat, dadurch, dass ich da drin bin und irgendwie AGB und sie wissen schon das ganze Programm? Das fände ich eine interessante Frage. Ja, und ich finde den Sound, den ihr da gerade macht mit dem Tascam DR680 oder was ihr da benutzt, sehr angenehm. Der letzte Podcast war vom Sound her sehr gut. Und vielleicht sagt ihr auch noch ein bisschen was über das Gerät. Tschüss aus Kölle. Ja, Gruß zurück nach Köln. Erstmal danke natürlich. Und ich habe in Sachen, wie sieht denn das rechtlich aus mit Audio-Atmosphäre und gibt es da sowas ähnliches wie ein Panorama, die Panoramafreiheit für Fotos? Mhm. Mal so eine Umfrage auf Twitter gemacht, weil wir sind ja keine Anwälte, aber vielleicht folgen uns ja welche auf Twitter. Ja. Ein Kollege vom von den drei Vogonen, wenn ich es richtig erinnere, hat uns geantwortet, der sich so rechtlich ein bisschen auskennt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er Anwalt ist oder nicht, aber oder Jurist oder nicht. Mhm. Aber egal an der Stelle, er meint auf jeden Fall, ist es in der Tat so, dass so Tonaufnahmen, so, solange es halt irgendwie sich im Wesentlichen um Atmosphäre und Geräusche mehr oder weniger handelt, kein Werk sind und damit auch nicht schutzfähig sind. Okay. Schwierig wird es halt, wenn du irgendwie Stimmen oder Gespräche mit aufzeichnest, die du kennen kannst. Da hast du halt so ein anderes Problem dann und umgekehrt natürlich auch Musik oder sowas, da hast du auch wieder ein Problem. Aber solange es sich wirklich um reine Atmo handelt, sollte das kein Problem sein. Okay. Also natürlich auch keine Gewehr und Schnickschnack, ja. Aber sollte passen. Gut. Ja, und der Chat sagt, er ist Anwalt, insofern gut, und ja, über das Tascam noch was erzählen. Ja, wir sind zufrieden. Onkel Tim hat sich jetzt auch eins gekauft. ja. Es tut einfach, ja, und es piept nicht und es fiept nicht und es ist nicht irgendwie, man muss das nicht eine halbe Stunde lang überreden, um jetzt irgendwie was aufzunehmen, sondern es tut halt einfach. Und insofern bin ich da schon sehr dankbar. Jo. Ja, sehr gut. Ab und zu vergesse ich dann irgendwie den Phantomstrom anzumachen, wenn ich ihn vorher ausgemacht habe und überlege dann 5 Minuten, warum jetzt nichts geht. Aber ja. Also, du bist das nicht, ist reine Dummheit. Du hast keine Trauer um dein altes. Nee, aber da kommen wir später noch zu. Gut. Hallo Fanboys. Folgendes Problem. Ich habe eine Mac Mini G4. Ja, ich weiß, wäre Zeit für ein Update, aber für Musiksync reicht's. Mit Leopard drauf und dem iTunes 10.5 und ein iPhone 4 mit iOS 5. Im Idealfall sollte man die beiden Geräte per Kabel verbinden und den Wi-Fi-Sync freischalten können, nur bei mir taucht dieser Punkt nicht auf. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, dass ich bin nicht der Einzige mit dem Problem, aber es gibt irgendwie keine Lösung im Netz. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung, kann es sein, dass eventuell der WLAN-Karte vom Mac Mini zu schwach ist und Apple deswegen das nicht freischaltet. Gibt es vielleicht irgendwie einen Terminal-Befehl, dass man das doch aktiviert bekommt? Da wärt ihr mir sehr hilfreich damit. Ja, ansonsten die üblichen Lobeshymnen. Weiter so. Gruß vom Bodensee, Mirko, @Bodensee Apple. Ja, schönen Gruß zurück an Bodensee. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der iTunes-Version, die es für Leopard noch gibt, halt einfach nicht drin ist. Aber... Ja. Ich denke nicht, dass es irgendwie an Wavelan-Karten und deren Stärke und Konfigurierbarkeit in Sachen Kommandozeile geht, sondern ich denke, es ist im Wesentlichen eine Funktion davon, dass dieses iTunes das nicht kann. Ich denke, also das aktuellste iTunes ist ja nicht mehr PowerPC, oder? Das weiß ich gar nicht, wie das aktuell ist. Also ich wusste zumindest, dass es irgendwo gab es eine Grenze, dass du wirklich nicht mehr das... Es gab schon vorher eine Grenze, dass du ein PowerPC iTunes hat irgendwann mal Stopp gemacht. Echt? Ja, und man konnte praktisch auch Software-Update nicht mehr von aktuellem iPhone machen für so eine alte Geschichte. Ich glaube, so eine Kombination ist das. Ja, also es ist wahrscheinlich halt eine Mischung aus PowerPC und oder Leopard, die dich da begrenzt und insofern kann man da wahrscheinlich auch wenig machen. Ja. Das ist halt im Wesentlichen wohl auch einfach so eine Arbeitsbegrenzungsmaßnahme, die Apple da macht und gar nicht so sehr aus technischen Gründen. Tja. Könnte man jetzt vermuten. Dieser Mac Mini G4. Tja, ich habe ja auch noch einen rumfliegen, aber keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. ist nur laut und macht nichts und naja. Hallo Fanboys, mich würde interessieren, ob es einen Grund gibt, warum AirPlay Audio und allein nur von iTunes unterstützt wird und nicht systemweit oder zumindest auch von QuickTime. Viele Grüße, Fabian. Tja, das ist auch wieder so eine Sache, machen sie halt nicht. Warum? Frag, keine Ahnung. Ja, sollten sie, aber geht halt nicht. Nö. Also jetzt im Sinne von, machen sie nicht. Machen sie nicht. Ja. Jo. Hätte ich auch gerne. Geht mir auch so. Ich hätte sowieso gerne mehr Freiheit in Sachen Audio, aber... Ja. Kann man nichts machen. Schade, es gibt die umgekehrte Geschichte, es gibt irgendwie, glaube ich, eher... Oh, ich habe es nicht mehr im Kopf. RFU, glaube ich. Es gibt so, auf alle Fälle so ein Programm, mit dem man das mal kaufen kann, mit dem man dann AirPlay Display machen kann auf seinem Mac. Ja. Ja. Und halt, es gibt halt so diese Rogue Amoeba-Geschichten. Genau. Wie heißt es? Gedöns. Na? Ja, es wird immer besser hier. Wir bauen Speakers. Sowas von ab. Wie heißt denn das? Schnupfen. Verdammt, du hast jetzt Schnupfen bekommen während der Sendung. Ja, krass. Während krass, der Sendung. Scheiße. So. Live angesteckt. Von wie heißt denn dieses Rogue Amoeba so. Lautsprecher-Ding? Airfoil. Airfoil, genau. Kann es inzwischen auch AirPlay? Nein, aber seit es kann der halt Airfoil. Ist. Ja, aber es kann Airfoil eben. Ja. Aber das ist ja wieder so eine Parallelgeschichte. Ja. Und alles komisch. Naja, also aber zumindest sei gesagt nochmal für alle, die es nicht wussten, man kann über iTunes auch AirPlay-Videos an einen Apple TV schicken. Ja. So, weil es eben über QuickTime selber nicht geht. Wie beim QuickTime selber so gut wie nichts mehr kann. So sieht's aus. Alles doof. Hallo liebe Fanboys, hier ist der Martin und ich wollte euch berichten von einem Phänomen, das mir am iPhone 4S aufgefallen ist, das wohl auch schon beim iPhone 4 so war, aber im Vergleich zu meinem 3GS ist es für mich neu. Und zwar, wenn ich mit Headset telefoniere und berühre das Mikrofon oder drücke am Kabel, an der Kabelfernbedienung die Lauter- oder Leiser-Knöpfe, dann ja, knackt es auf den Kopfhörern bzw. raschelt es. Also da werden wohl die Geräusche oder elektrischen Impulse nochmal aufs Headset gespiegelt. Teilweise echot auch die Stimme. Und dieses Phänomen tritt aber nur auf, wenn ich über das Mobilfunknetz telefoniere, wenn ich FaceTime benutze, Skype oder ja, sonst mit dem Mikrofon irgendwas aufnehme, dann tritt dieses Phänomen nicht auf. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob ihr da schon Erfahrungsberichte davon gehört habt oder ob ihr dazu was sagen könnt. Ja, würde mich einfach interessieren. Vielen Dank und viel Spaß weiterhin mit eurem Podcast. Tschüss. Du bist doch so ein Headset-Telefonierer. Ich bin so ein Headset-Telefonierer. Nö, ich kenne das nicht. Also ich kenne bei Skype ab und zu mal das, was reinrauscht mit der Zeit und dann killt sich's wieder. Hm. Ich telefoniere normal auch mit dem Headset. Habe ich jetzt sowas noch nicht mitbekommen, aber ich könnte es auch nicht wirklich ausschließen. Hm. Also ich telefoniere eher mit dem Headset, weil mir das normale Telefonieren zu leise ist. Also ich brauche irgendwie so das Telefon am Ohr wirklich und auf beiden Ohren inzwischen auch. Ich kann nur noch sehr unangenehm mit nur einem Ohr telefonieren, merke ich, wenn man das mal gewöhnt ist. Naja, aber vielleicht kann ja ein Hörer weiterhelfen. Ich benutze ja das Headset nicht, weil das mir da irgendwie zu locker in den Ohren sitzt und zu wenig abschließt. Ja. Aber einen haben wir noch. Ja, hallo liebe Fanboys. Ich wollte mich mal bei euch melden und zwar eine Nachfrage stellen. Wir vom Podcast-Kombinat bei podcastkombinat.de haben seit neuestem einen PG4 Wireless Receiver von Shure mit einem PG185 Kondensator Lavalier Mikrofon und einem PG1 Bodypack Transmitter. Und zwar braucht das Ding einen 9-Volt-Block, um betrieben zu werden. Jetzt wollte ich mal nachfragen, ob ihr Erfahrungen damit habt mit wiederaufladbaren 9-Volt-Blöcken, also welche Marke man da am besten empfehlen kann und ob es da ein super tolles Ladegerät gibt. Genau, mit dem Mikrofon ist die Aufnahme auch aufgenommen. Störgeräusche kommen von dem Serverraum drüben, der Straße geradezu und dem vielen Elektronikkabeln, die in der Nähe der Audiokabel liegen. Vielen Dank für euren tollen Podcast und bis bald. Tja, ich muss sagen, persönlich habe ich ja gar keine 9-Volt-Batterien im Einsatz, außer in meinen Rauchmeldern. Die Rauchmelder, ja, stimmt. Ja. Und da habe ich auch keine Akkus drin. Ich habe allerdings so ein bisschen rumgefragt im Vorfeld jetzt noch und mir ist empfohlen worden, es gäbe da Akku-Loop, so als das, was man haben will, aber total ohne Gewehr und ohne eigene Erfahrung damit. Wenn irgendwelche Hörer noch andere Vorschläge haben, gerne. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Zu Hause hatten wir irgendwann mal so Warta-Dinge, aber das ist uralt, keine Ahnung. Waren das Akkus? Also, ja. Okay. Aber das ist alles schon so ewig. Also das ist alles ewig her, ja. Und ich bin echt dazu übergegangen, die paar Dinge, die einen neuen Voltblock brauchen, die kriegen halt eine Einmalbatterie, weil. Ja, ich wie gesagt, also das heißt, außer Fernbedienungen oder sowas, was wirklich auch, wo es auch lange hält, und ich habe, glaube ich, auch kein gutes, also kein Ladegerät mehr, wo man die reinstecken kann, so wirklich zum Aufladen. Ja. Weil also Eneloop gibt es ja nicht in 9-Volt-Block-Batterieform. Okay. Es gibt irgendwie so zwar ein 9-Volt Eneloop-Gerät, aber das ist eigentlich dafür gedacht, dass man so Gitarren-Effekt-Zeugs mit betreibt. Okay. Und das hat irgendwie einen anderen Stromanschluss. Da könnte man irgendwie bestimmt auch einen Adapter für basteln, aber ja, genau. Das Ding hieß Air Server vorher nochmal. Das Airplay-Abspiel auf der Desktop-Geschichte. Okay, verstehe. Gut. Dann haben wir das Hörerfeedback für diese Woche abgehakt und kommen zu den. Sind das schon Verbrauchertipps? Ja, sind schon Verbrauchertipps. Ja, können wir schon. Also ich weiß nicht, hast du bei Marcel noch was vergessen, aber ich habe mir das nicht angehört. Ach ja, deswegen, nein, richtig. Wir haben also Marcel noch was vergessen. Erwähnen muss man das schon. Richtig, wir haben das ja komplett verpeilt hier. Ja. Das war ja auch angekündigt letzte Woche. Ja, aber es ist ein bisschen doof, weil es gibt ja den Stream noch nicht. Ja, Marcel hat ja die Keynote gehalten auf der. Ach, den gibt es immer noch nicht. Nee, auf der Open Mind 11. Und wir wollten nur sagen, dass es toll war. Und und sobald es den Stream gibt, sollte man sich den gucken. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich habe nicht live die Aufzeichnung. Aber die gibt es echt immer noch nicht. Immer noch eine Woche nach der Finally gibt es noch keine Videos. Ja. Man stellt sich das vor. Oh Gott. Und Marcel hat selber auch nichts aufgenommen und ins Internet gestellt. Aber wahrscheinlich ist es ihm auch schon peinlich, dass es noch nicht im Internet steht. Ja, aber wird hier so Running Gag jetzt. Wir weisen immer drauf hin, dass es das noch nicht gibt. Und gut, dann gibt es dann, dann weisen wir nochmal drauf hin. Ja, dann aber lustige Verbrauchertipps. Ja. Und zwar hast du dir geshoppt, und ich habe es dann gleich dir gleich getan, ein Mophie Juice Pack Plus. Genau. Für das iPhone. Weil die Batterie nicht schlechter geworden ist. Ja. Nee, ich hatte ja für das 3GS damals auch so eine Zusatzbatterie, und ich hatte es auf der Decoded, als wir auf der Decoded-Konferenz waren, auch wieder gemerkt, so wenn man irgendwie unterwegs ist und vor allem halt auf einer Konferenz ständig irgendwie rumtwittert und auf sein Telefon starrt, dann ist das Ding einfach viel zu schnell leer, und da will man so einen Ersatzakku haben. Und da habe ich mir so wieder dieses Mophie-Dings gekauft. Ja. Und das ist soweit ganz okay. Also das ist so eine Hülle für dein, also Phone mehr oder weniger. Ja. Das hat hinten so ein bisschen gewölbt, dass da der Akku reinpasst. Das ist so zweiteilig, das ist so steckbar. Also du nimmst quasi so den Oberteil ab, steckst dann dein Telefon rein und stöpselst wieder drauf. Und dann hast du da so ein Bumper mit hinten drauf quasi dem Akku um dein Phone rum, und das ist irgendwie, macht Strom, sind 200 mAh, was also in etwa 1,5 iPhone-Ladungen sind. Wenn man da die Reibungsverluste wegrechnet, dann kommen da so, weiß ich, 1,2 Ladungen wahrscheinlich bei raus. Aber ja, will man haben, wenn man so öfter mal ohne Strom unterwegs ist. Ja, kostet im Moment auf Amazon 54 €, was ich auch okay finde für sowas. Ja. Und deshalb habe ich jetzt auch gleich zugegriffen, weil eben gerade so die Konferenzsituation ist ein bisschen schwierig. Hm. Ja. eingefroren. Und da ist Dominik eingefroren. Ja, haben wir über die Decode gesprochen? Ich dachte schon. Oder war die jetzt auch erst am Samstag? Ich bin total Zeit verloren. Haben wir über die. Das wäre jetzt nämlich schön schräg. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass wir hingehen, und haben im Vorfeld schon ein bisschen. Also es war gut, können wir jetzt sagen. Und dann haben wir es, glaube ich, auch abgehakt. So gut. Ja. Wir haben angekündigt, dass wir hingehen und dass es keine Karten mehr gibt. Aber es war auch schön. Es war so wie letztes Jahr. Also waren zwei, drei gute Vorträge und zwei, drei so eher durchwachsene Vorträge, aber für die zwei, drei guten hat sich's gelohnt. Genau. Ja. Und einer war miserabel. Aber ja. Also bitter, leider. Leider bitter. Ja. So, aber insgesamt als Veranstaltung schon hat es auch wieder gepasst und nächstes Jahr ist schon wieder vorgegangen. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt groß anreisen würde, aber so wenn man da ist, dann nimmt man das gerne mit und so ganz nette Veranstaltung. Und unter anderem war halt auch Kate Hartmann da, die dieses Botanic Halls Projekt gemacht hat, wo man eben so ein Arduino in eine Pflanze reinsteckt, also in den Topf von einer Pflanze reinsteckt und dann misst, wie feucht die Erde gerade ist. Und wenn die Erde nicht mehr feucht genug ist, dann twittert die Pflanze, dann gieß mich. Ja. Und die hat irgendwie einen total super Vortrag gehalten. Die hat einen super Vortrag gemacht und der letzte auch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das wiederholen. Nee, wir können uns kaum wiederholen. Nee. Ich glaube, wir hatten das noch nicht. Ja. Blueprint heißt da also ohne Vokale auf Twitter Blueprint. Ja. Und der hat so ein bisschen erzählt über, wie er das Design gemacht hat für, also die Tools, mit denen das Design für das World Trade Center Monument da gemacht wurde, also für den 9-11 Gedenkstätte. Genau. Und wie er Visualisationen für die New York Times macht von Twitter Share Bäumen. Ja. Das war sehr cool. Das war sehr cool. Und er hat auch angekündigt, dass Processing, was ja so das Tool der Wahl ist, für diese Ecke, für diese Ecke Visualisierungen und interaktive Geschichten, jetzt endlich dann bald wirklich nativ auf JavaScript exportieren kann. Also genau, nativ auf JavaScript, nativ auf Java und nativ auf Android. Was ja mehr oder weniger Java ist, aber egal. Und JavaScript ist halt das Coole an der Stelle für uns jetzt auch, weil dann ist es halt auch im Netz und HTML5 und Gedöns. Genau, und auch im iPad direkt verwendbar und sowas. Also das ist schon eine coole Sache und ja, so in der Ecke, also deshalb finde ich die Veranstaltung eigentlich immer ganz spannend, weil man einfach so sieht, mit was die Leute so arbeiten und was so passiert und was machbar ist. Also ich finde es immer so als schönen Impuls, dass man sich mal so Zeug angucken kann. Also gerade Processing will ich jetzt endlich mal angucken. Also gerade auch, weil es gibt wohl auch für diese ganze 3D-Geschichte so ein Modul, das dann das Ganze als STL exportiert. Mhm. Das heißt, man kann wirklich programmatisch irgendeine Form machen und die dann wiederum in den Renderer packen oder sowas. Und gefällt mir. Genau. Aber zurück zum Juicepack. Also auf der Konferenz ist es mir auch aufgefallen. Ich habe halt da irgendwie nicht so viel getwittert nebenher und Zeug gemacht und dann halt einfach Airplay-Modus angemacht, weil ich eh nicht angerufen werden will an so einer Stelle. Aber da ist es immer ein Problem und auf dem Kongress zum Jahreswechsel auch. Und deswegen, schon allein deswegen ist dieses Ding ganz gut und hat den zweiten Vorteil auch noch, dass es eben einen, ist es Mikro oder Mini-USB-Anschluss hat? Mikro. Was dann wiederum einen Vorteil hätte, wenn man ein anderes Smartphone-Ladekabel nur zur Verfügung hat, könnte man das auch dann benutzen, um das hier wiederum zu laden. Ist eine Empfehlung. Schadet nicht. Mehr Strom. Genau. Dann hast du hier noch aufgeschrieben, dein Cogito-Dot wird verschickt. Und ich frage mich, was ist ein Cogito-Dot? Ja, jetzt startet mein 4S neu zum zweiten Mal am heutigen Tag. Währenddessen, ich bin aufgeregt. Das Montagsgerät. Wahrscheinlich. Ja. Dann muss ich da wahrscheinlich mal umtauschen. Mein Cogito-Dot. Ja, was ist ein Cogito-Dot? Ich habe auf Kickstarter da mal so ein Projekt unterstützt, das jetzt auch gemacht wird. Jetzt habe ich gerade Kickstarter verstanden und überlegt, was ist denn Kickstarter? Kickstarter! Wer startet mit Kickstarter? Ja, also wenn ihr noch einen Namen für euer Startup sucht, Kickstarter ist noch frei, glaube ich. Genau. Und zwar hatten die folgende Idee. Macht ihr so eine Rundspiegellinse auf deine iPhone 4 Kamera so mitgestellt und macht dann ein 360-Grad-Video anstatt eines nur normalen Videos. Mhm. War damals fürs iPhone 4 gedacht. Fand ich als Idee super, habe ich deshalb mal gebackt und deshalb kriege ich auch demnächst eins geschickt, war dann so von dem, was an Bildqualität rauskommt, natürlich, weil also die Auflösung ist halt nicht so dolle gewesen, war dann ein bisschen nicht so dolle, wie ich es gern gehabt hätte. Jetzt mit 1080p dürfte das nochmal einen deutlichen Sprung machen und sie unterstützen es auch, haben sie gesagt. Und ich bin gespannt, was man damit so machen kann. Also man kann auf die Webseite von Cogito schon gehen. Also ganz habe ich das noch nicht verstanden. Was macht das jetzt? Das ist praktisch so eine Panoramalinse, die du auf dein iPhone draufpackst. Und also ein Fischauge quasi, oder? So ein Fischauge und kannst du Videos aufnehmen so und die haben die Software dazu, dass sie das umrechnen in so ein wirklich komplett scrollbares Video. Okay, also und, 180 Grad Fischauge. Genau. Und fand ich eine schicke Idee. Und bin ich gespannt, wie es jetzt mit den 1080p-Sachen aussieht. Weil, wie gesagt, das, was man jetzt auf der Webseite schon sehen kann, in deren Flash-Player, ist halt das, was so mit der normalen iPhone 4-Kamera rauskommt. Und das ist, hat ein bisschen zu wenig Pixel, fand ich. Ja. Okay. Klingt interessant. Also zeig das mal und dann berichte doch auch mir und wahrscheinlich dann auch dem Podcast, weil das könnte unter Umständen auch interessant sein. Jo, werde ich tun. Schön. Dann haben wir es ja mehr oder weniger geschafft für diese Woche schon. Jo. Ich habe allerdings noch in eigener Sache was anzuhängen. Okay. Auch wenn wir schon über der Zeit sind, glaube ich. Auch wenn ich hier so abziehe, wie lange wir schon irgendwie Pause gemacht haben und am Anfang schon, egal. Auf jeden Fall. Soll ich nochmal schreien? Nee, bitte nicht. Wie gesagt, es gibt da diesen Knopf auf diesem neuen Rekorder, den wir haben. Ja, und ich drücke mal einfach irgendwelche Knöpfe, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nee, du sollst auch nichts drücken, weil ich, an der Stelle muss man jetzt auch keinen Mark setzen. Aber was ich sagen wollte, dieser neue Rekorder, da kann man da einfach Knöpfe drücken. Und wir haben ja auch diesen alten Rekorder. Und dieser alte Rekorder hat ja so den Nachteil, dass er irgendwie fiept und pfeift und öfter mal nicht das tut, was er soll. Aber eigentlich so gar nicht schlecht ist. Und wir haben ja auch lange damit gelebt. Aber jetzt denke ich mir halt, der steht da jetzt drüben rum und ich brauche ihn nicht mehr und irgendjemand anders braucht ihn vielleicht. Und ich will ihn aber auch nicht verkaufen, weil er fiebt und knarzt. Er fiebt und knarzt, sonst kann man niemand zumuten. So. Mhm. Und das ist halt mehr so ein Liebhaberstück. Und jetzt dachte ich mir, verschenken wir den doch einfach. Okay. Und aber jetzt nicht an irgendjemand und einfach mal so, sondern ich würde vorschlagen, Podcasts bewerben sich bei uns. Ja, mhm. Für eine Hardware-Spende. Über Audioboo, oder? Da braucht man über schon Audioboo am besten, ja, genau so. Also entweder, wenn ihr noch keinen Podcast habt und einen machen wollt, so beschreiben, was ihr machen wollt, ja. Ja, oder zum ersten Mal so ein bisschen so eine Nullnummer machen quasi. Und wenn ihr schon einen habt, dann irgendwie mit kurz Vorstellung, was ihr so macht und warum ihr so ein Ding braucht. Und ja. Dann machen wir ein intransparentes Wahlverfahren und schicken dann irgendjemand dieses Ding zu und dann soll er glücklich damit werden oder es verfluchen. Wäre jetzt ja. mein Gedanke dazu. Klingt weil dann cool. Steht das nicht mehr rum. Ja, genau. Und vielleicht kann es jemand wirklich gebrauchen und kann einfach das Ding auch zähmen vielleicht. Dann. Ja. Also und ich gerne. Also, ja, Deutschland sucht den Nachwuchspodcast irgendwie so quasi. Ja. Ja, mehr Podcasts, gute Sache. Genau, vor allem halt auch vielleicht auch Podcasts, die nicht irgendwie über langweilige Tech-Themen und Mac-Themen labern, weil von denen gibt's definitiv schon genug. Definitiv. Genau. Audioboo findet man auf der Webseite, wie man da irgendwie uns was hinterlässt. Das steht da alles so ausführlich beschrieben, inklusive welche Tags man benutzen soll. Dann fällt das bei uns aus dem RSS-Feed raus und wir unterscheiden uns dann für irgendjemand. Am besten so innerhalb der nächsten 2 Wochen würde ich mal so veranschlagen. Ja. Ja, weil bis nächste Woche ein bisschen knapp. Und dann irgendwie so irgendwann im November sagen wir dann so, hier verschicken wir jetzt an den und den. Ja, gut. Dann haben wir das auch hinter uns und ich bin um eine physikalische Last erleichtert demnächst. Wir können uns dann auch schon verabschieden und nächste Woche gibt es dann wieder so in größerer Runde hoffentlich eine Fanboys-Folge. Ja, denke ich auch. Und hoffentlich auch den Stream dann von der Keynote, von dem Herrn Zeitweise. Ja, die Aufzeichnung. Ja. Ja, genau. Mhm. Die Aufzeichnung des Streams von dem Herrn Zeitweise, von der Keynote. Genau. Aber bis dahin, auf Wiedersehen. Und die wird rausgeschmissen mit irgendwas Spannendem. Ja, ich weiß schon mit was. Ciao, ciao. Servus. Hey Siri, do you love me? How can I tell? You just know. Okie dokie. Okay. Everything's okay. Okay. Okie dokie. Okay. I'm okay if you're okay. Hey Siri. You're very beautiful. Thanks. Can we get back to work your now? Lips are beautiful. I don't really like these arbitrary categories. Okay. Will you marry me? Let's just be friends. Will you marry me? We hardly know one another. Will you please marry me? I'm not capable of love. I love you. My end user licensing agreement does not cover marriage. I love you. You say that to all the virtual assistants. I love you. Can we get back to work now? Okay. Everything's okay. Okay. I'm I'm okay if you're okay. What's the meaning of life? 42. Can you sing? Daisy, give me your answer too. You are sexy. If you insist. Why are we here? Good question. Okay. Okie dokie. Okay. Okay. I'm okay if you're okay. Hey Siri. What do you look like? In the cloud. No one cares what you look like. You're cute. Stop. Okay. Stop. Okay. Stop. Hey Siri. Who's your daddy? You are. Can we get back to work now? Knock, knock. Jonathan, I don't do knock-knock jokes. Okay. I'm okay if you're okay. Okay. 42. Okay. Stop. Will you marry me? Let's just be friends. Siri, will you marry me? We hardly know one another. Siri, will you marry me? I'm not capable marry of love. Me. I'm not allowed to. Okay. Okay. Siri.